Transparenz für die Ohren. Genau, die Aufzeichnung läuft. Vielen Dank auch schon mal an Barco und Isan für Vorbereitung und für Dasein jetzt für das Protokoll. Ganz klasse. Wir sind beschlussfähig mit insgesamt 6 Personen im Moment. Danke dann schon mal dafür. Protokoll vom letzten Mal. Gibt es da Einwände, Ergänzungen, irgendwas dazu? Ah, Tatjana, jetzt sind wir sogar 7. Wunderbar, willkommen. Einwände zum Protokoll gibt es nicht. Dann gehe ich davon aus, dass das einstimmig gut geheißen wird. Gibt es da Widerspruch? Nein, gibt es auch nicht. Okay, dann haben wir als nächstes die Berichte des Landesvorstands. Da habe ich, weil ich den Pad-Link nicht hatte, beziehungsweise Pad nicht schreiben kann, direkt ins Wiki eingetragen. Das kann ich mal eben kurz vorlesen, was ich da gemacht habe. Gibt es keinen Widerspruch? Okay, dann mache ich das. Ich war beim Kreisparteitag in der Ruhr. Danke für die Einladung übrigens. War eine nette Gruppe mit einigen Diskussionen und einer sehr guten Arbeit, die da vorgestellt wurde. Und einen neuen Vorstand gibt es da inzwischen auch. Dann war ich, das liegt schon länger zurück, meine Anmeldung dafür beim NRW-Dialogforum. Das ist ein Forschungsprogramm, Zusammenhalt in der digitalisierten Gesellschaft. Ich habe das hier deswegen reingeschrieben, weil ich mich da als Pirat geoutet habe. Und das war, ja, ich sag mal, eine ganz nette Diskussion, ist ein Forschungsprogramm, ja, zum, wie das da steht. Die Dokumentation der Veranstaltung ist noch nicht online, aber unter NRW-Dialogforum findet man das, dann, wenn es online ist. Dann hatte ich eine Einladung zu einem Policy Lunch, Mercator Stiftung Uni Duisburg-Essen zum Thema Polizeigesetz. Das ist so eine, soll man sagen, das war tatsächlich ein Lunch, also Mittagessen, wo halt diverse Vertreter, die irgendwas zum Polizeigesetz zu sagen hatten oder sagen sollten, auf Einladung der Stiftung und Uni Duisburg-Essen, die stecken da hinter der Rudolf Korte, Professor. Da waren also von den Fraktionen aus dem Landtag Leute da, von der Polizei, von Amnesty und so weiter. Und man hat sich halt ausgetauscht. Ich habe unsere Kritikpunkte, die auch hier vom, vom Bündnis vorgebracht werden, da eingebracht. Und das Ganze ist ja so eine halb interne Veranstaltung, Chatham House Rules. Das heißt, da kann man jetzt nicht sagen, wer was wie gesagt hat. Aber ich sage mal so, es gab inhaltlich keine Überraschungen. Sprich, die Vertreter der Regierung haben jetzt nicht gesagt, dass sie ein schlechtes Gesetz gemacht haben, sondern die finden das ja super. Und die Kritiker haben halt ihre Kritiken gesagt, unter anderem ich. Und das, was ich bemerkenswert fand, dass die Befürworter eigentlich nur, würde ich mal sagen, leere Worthülsen, also immer die gleichen Argumente gebracht haben, warum das toll und wichtig ist und überhaupt sich nicht mit der Kritik, die da geäußert wurde, und der Veränderung in der Gesellschaft, die das mit sich bringt, so ein repressives Polizeigesetz, haben sich überhaupt nicht mit auseinandergesetzt. Ich denke mal, das hat dann auch jetzt haben auch die Veranstalter registriert und werden ihre Schlüsse für ihre weitere Arbeit in der Uni daraus ziehen. So, dann hat man noch Kreismitgliederversammlung im Kreis Mettmann. Da war ich dabei, weil ich auch im Kreis Mettmann Mitglied bin. 20 Jahre mehr Demokratie habe ich mich sehen lassen. Das war letzten Samstag in Köln. Die haben sehr schön ein neues Büro bezogen und haben das ein bisschen gefeiert, dass sie 20 Jahre in der NRW gegründet sind. Und ja, Stiftung Entwicklung und Frieden habe ich auch noch reingeschrieben. Da bin ich als Piraten, also Mitglied der Piratenfraktion noch bis Ende des Jahres Mitglied im Kuratorium. Hat eigentlich nichts mit dem Landesvorstand zu tun, nehme ich auch gleich raus. So, was haben wir noch? Rickers Tracker und AG Technik habe ich ein bisschen drum gekümmert. Das kommt aber, glaube ich, später noch ein bisschen, was wir da gemacht haben. Das war's. Sorry, ist ein bisschen lang geworden, glaube ich. Entschuldigung. Ja, jetzt muss ich den nächsten aufrufen. Tatjana, möchtest du was sagen? Moment, kommt zu Wort. Gibt's Rückfragen oder irgendwas? Ja, ich hätte eine Rückfrage. Okay. Und zwar Kreismitgliederversammlung Mettmann. Mit wie vielen Mitgliedern wart ihr da versammelt? Entweder 9 oder 11. Okay, danke. Habe ich gerade nicht vorliegen, vor der Fall. Ich hätte auch gerne eine Rückfrage. Haben wir jetzt ein Pad irgendwo? Oder nicht? Ich habe keins. Ist oben im C verlinkt. Danke. Weit schneller. 4 Sekunden. Ja, egal. Okay, dann Tatjana. Nicht wundern, der Elder klingt jetzt weiblich. Ich habe ein paar technische Probleme. Ich war auch beim Kapitän Witten. Das war sowieso schon geplant von mir, weil Witten ein toller Nachbarkreis, machen gute Arbeit. Empfehle ich jedem, der vielleicht mal ein bisschen Motivation braucht, mal hinzugehen. Dann auch wieder vor allem Tickets bearbeitet, auch sehr alten Kram ausgegraben. Und dann, ja, ich denke mal, ich werde so ein bisschen die Zusammenarbeit mit der AGÖA koordinieren, kümmere mich da jetzt auch, dass ich auch noch Clever Reach Zugänge bekomme. Aber das Thema haben wir generell auch noch später auf dem Plan mit AGÖA, also mit Öffentlichkeitsarbeit generell. Und kleiner Werbeblock, nächste Woche Dienstag um 21 Uhr ist auch wieder AGÖA-Sitzung und wir freuen uns über jeden konstruktive Mitarbeit, Mitstreiter. Komm vorbei. Also, jetzt muss ich wieder, gibt es dazu Rückfragen von jemandem? Danke übrigens erstmal für, auch dass du auch in Witten warst, habe ich gesehen, kann ich bestätigen. Okay, keine Rückfragen, dann habe ich hier als nächstes auf der Liste den Wally, dann auch fleißig, was ins Pad schreibt. Nee, da wird nur. Copy-Paste. Ich habe auch erst ins Wiki geschrieben. Okay, also im Moment befasse ich mich selbstverständlich noch mit der BPT-Orga. Ich habe zusammen mit Babak da das Catering übernommen und mache ein bisschen die Tontechnik und wir kümmern uns zusammen mit Daniel auch um den Stream und ach, weiß der Geier was alles. Dann habe ich mich um Herne gekümmert. Das war ja meine Aufgabe für 19.2, wobei wir in der AG-Event ja wohl noch 19.1 besprechen werden. Da schwebt mir was vor, nämlich nur eine Eintagesveranstaltung machen zu wollen. Ich war zusammen mit Frank in der AG Technik wegen dieser einen Beauftragung. Das kommen wir später zu. Ich habe mich ein bisschen um die Europawahl gekümmert, um die aktuellen Zahlen zu holen. Stand habe ich hier reingeschrieben an Unterschriften 3390, noch nicht alle bestätigt, weil das bei uns ja auch Thema war heute und gestern. Ich danke Vaco für die wundervolle RT-Schulung. Jetzt kann ich noch mehr kaputt machen im RT. Und ich habe mir diverse Bufo-Sitzungen nachgehört. Das ist eigentlich erstmal alles und bei Fragen, Fragen. Ja, danke dafür. Ich hätte eine ganz kurze Frage, gerade wegen der Unterstützerunterschriften. Wie viel sind denn bestätigt? Ich habe ja vorhin in Telegram auch den Link geschickt. Bestätigt sind ungefähr 2/3 davon. Muss ich jetzt, ich kann es ja gleich, gib mir 2 Minuten, dann habe ich es genau. Okay, dann gucke ich danach. Danke. Gibt es uns Rückfragen? Vielleicht noch von mir eine Anmerkung dazu. Es gibt doch Unterstützerunterschriften, bestätigt, unbestätigte, also beides. In der LGS, den aktuellen Stand kenne ich jetzt noch nicht, da den hake ich jetzt noch nach. Gut, dann meine Antwort, also damit auch die anderen, die jetzt zuhören, das wissen. Es gab bei uns eine Diskussion darüber. Das ist jetzt nicht Tätigkeitsbericht, aber gehört irgendwie ein bisschen mit dazu, ob wir nochmal alle brieflich anschreiben oder nochmal per Mail dran erinnern, Unterschriften zu sammeln. Und das ist wirklich notwendig, dass wir noch welche zusammenkriegen. So, danke. Okay, dann können wir, glaube ich, dann gegebenenfalls weiter unten noch mal zu sprechen. Dann wäre jetzt, Helder, hallo. Moment. So, von mir nur ganz kurz, also nicht, weil ich wenig getan habe, sondern einfach, weil ich jetzt aktuell in dieser Woche sehr, sehr viel gemacht habe, aber auch außerhalb der Piraten. Da jetzt mal ganz kurz, Team VGF und Moment. Okay. Moment, kleiner Blick. So, jetzt raus. Okay, Team VGF Bund, Team VGF NRW, diese Woche, letzte Woche, weiß ich gar nicht mehr, ob die Block da war, muss ich nochmal nachschlagen. Ich war ebenfalls in Witten auf dem Kreisparteitag, also scheinbar ist das Vorstandstreffenrunde. Kann man vielleicht mal für später mal empfehlen. Ansonsten gab es bei mir ein paar Ticketschubsereien im RT, die jetzt und dann auch heute jetzt hier auch Thema sind, weil ich ein paar ganz, ganz alte Sachen mal rausgekramt habe und mal hier die Sitzung gestellt habe und dachte mir so, wäre mal ganz interessant, wenn wir das doch mal auch besprechen würden, weil es eigentlich noch Sachen sind, die von Vorständen mal reingebracht sind und dann irgendwo in den Untiefen des RTs verschwunden sind und irgendwie nicht mehr bedacht werden. Wikibasteleien, das ist ein Punkt, den ich jetzt mit eingefügt habe, da ich ja diese tolle Kreisverbandsliste da dran bastel. Ich denke mal, da ist auch gleich der Eiswerk mit seiner Wortmeldung genau in dem Bereich. Wollte er wahrscheinlich sich da jetzt dazu auch zu Wort melden. Da basteln wir inzwischen gerade ein bisschen rum und gucken mal, was daraus wird. Mal sehen. Okay, Eiswerk, ist das jetzt eine Frage hier zum Tätigkeitsbericht? Ja, es bezog sich eigentlich, ich bin hochgesprungen wegen den Unterstützerunterschriften. Aber wie gesagt, dann hast du das einfach übersprungen. Ich weiß nicht, nehmen wir das gleich nochmal als Thema auf oder beziehungsweise nicht? Ich finde, wir sollten da gleich nochmal kurz einen Satz zu verlieren, ja. Bitte dann gegebenenfalls in Erinnerung, falls wir da nach den Anträgen, ich denke schon, dass wir dazu kommen. Okay, dann machen wir kurz weiter. Bernd, bitte. Ja, vielen Dank. Wie immer LAFO-Sprechstunde vergangene Woche. Ein bisschen Schatzmeisterei an den Kram. Rechenschaftsberichte sind respektive werden termingerecht fertig. Sogar eine Woche früher als im vergangenen Jahr. Und es werden auch die Rechenschaftsberichte für den Bund rechtzeitig fertig, sodass für alle professionellen Optimisten in dieser Partei, ja, die immer alles ganz optimistisch sehen, sie seien hiermit beruhigt. Ich habe mich auseinandergesetzt mit dem Finanzamt Mönchengladbach über einen Steuerbescheid und ein paar TKs hatte ich auch am Wickel. Das war's. Dankeschön. Ja, danke auch. Also wir haben nichts anderes erwartet, was die Rechenschaftsberichte angeht natürlich. Gibt es da Rückfragen? Die sehe ich nicht. Dann machen wir weiter. Ralf ist wie immer am Arbeiten, das wissen wir und das ist auch alles gut so. Und dann haben wir noch frei, was die Alt. Ja, Abend, danke dafür. Ich muss sagen, ich habe nur verwaltend über Tickets geguckt und die rumgeschubst. Ich hatte nämlich Prüfungsvorbereitung, möchte aber um Hilfe bitten. Ich habe mein Mumble kaputt gemacht, wenn einer Ahnung hat, warum das auf meinem MacBook auf einmal nach Jahren nicht mehr funktioniert. So möge er sich doch bei mir melden. Danke. Okay. Liegt am MacBook. Wie bitte? Es liegt am MacBook. Also sag sowas. Ja? Mach mir keinen Spaß zu früh am Abend. Schmeißt es einfach weg oder gib's mir oder so. Oder Bernd. Nee, danke. Also ich spreche auch von sowas gerade. Ich weiß nicht, wie sich das anhört. Einfach nochmal installieren vielleicht. Aber gegebenenfalls können wir da später drüber reden. Okay, Rückfragen dazu gab's auch nicht. Dann vielen Dank dafür, was ihr alles gemacht habt. Und dann, wenn ich das... Ach, da haben wir doch noch einen. Entschuldigung. Christian, bitte. Nicht schlimm. Schönen guten Abend zusammen. Was waren meine Tätigkeiten? Ich hatte vor ein paar Tagen eine RT-Schulung, damit ich auch natürlich jetzt Tickets bearbeiten darf und kann. Ich hatte von den Hanfaktivisten Duisburg eine öffentliche Runde, die monatlich stattfindet, auszurichten. Und war in ganz vielen Mumble-Sitzungen mit dabei, um natürlich alle kennenzulernen, um auch zu gucken, wo ich mich jetzt zukünftig engagiere, um die Piraten wieder sichtbarer zu machen. Das war es soweit für die letzten 14 Tage. Ja, okay, wunderbar. Dann nochmal danke dafür. Die Berichte der Statistik lese ich jetzt nicht vor. Da sind einige Zahlen drin aktuell, danke. Die Termine im Pad. Da gehe ich kurz auf die ein, die für uns Piraten, für die Vorbereitung für Bundesvorstand, Vorstandswahl, genau, wichtig sind im Vorfeld des WPTs, und zwar am 13.11. und 14.11. jeweils 21 Uhr im Mumble gibt's einen Kandidatengrillen für die sich bis dahin geoutet haben. Ich hoffe, das sind dann auch alle, die sich nachher vorstellen werden, dass die auch beim Grillen dabei sind. Wenn es Links gibt für das Wiki oder sowas, wäre vielleicht klasse, wenn das noch noch da reinkämen. Ah, da ist, Entschuldigung, ich sehe gerade Bundesparteitag. Da wird man die dann finden. Und natürlich nochmal ein Hinweis auf die LAVO-Sprechstunde nächste Woche. Das heißt, heute in 7 Tagen mit Dieter Spürk, Bürgermeister von Kerpen. Möchtest du da noch ein paar Takte zu sagen? Der Termin steht soweit. Ja, der Termin ist nochmal bestätigt worden. Wir werden jetzt die Technik dafür einrichten. Auf dem Wege machen wir auch ein bisschen Werbung bei der CDU für solche Sachen wie Mumble. Ich würde mich freuen, ihr würdet das nochmal ordentlich bewerben. Also sagt das jedem, der es wissen will oder nicht wissen will. Ich werde dazu auch nochmal einige Tweets absetzen. Die Lilly hat ja freundlicherweise gleich was da gebastelt in Windeseile. Fand ich sehr gut. Also fand ich auch sehr, sehr professionell, umsichtig reagiert. Ganz toll. Würde mich freuen, wenn von euch auch das entsprechend nochmal gespreadet wird, auch über die Partei hinaus. Wir machen das hier im Kreis auch über Facebook. Ich weise aber jetzt schon mal darauf hin, das werde ich dann nächste Woche auch nochmal dazu sagen und so weiter, das ist kein Symposium über Umweltpolitik oder Braunkohle, ja, nein. Das ist nicht die Idee, sondern es geht tatsächlich um die Frage, die Verwaltung oder in dem Fall eine untere Behörde im Spannungsfeld zwischen Anweisung der Landesregierung und, sagen wir mal, Bürgerwillen. Aber es wird spannend, denke ich. Der Kollege ist sehr, sehr umgänglich. Es ist natürlich Raum für Fragen da und so weiter. Also ich denke mal, wir werden da so 60 bis 90 Minuten gutes Entertainment machen. Gutes politisches Entertainment. Entschuldigung. Ja, nichts anderes war zu erwarten. Aber das hört sich spannend an. Vor allen Dingen auch, dass man nicht die Polizei vermutlich im Zentrum der Diskussion steht, sondern es gibt ja noch viele andere Betroffene und Beteiligte bei diesen Geschichten. Ja, es geht auch halt eben darum und also hoffentlich gelingt es auch, diesen Punkt dann ein bisschen rauszuarbeiten, halt das sind ja keine Apparatschicks, die da am Werke sind, die da irgendwie stur nach Zettel oder nach Vorgabe entscheiden, sondern die machen sich schon Gedanken über Dinge so und da will ich gerne hin. Aber lasst euch überraschen, seid dabei, würde mich freuen, je mehr, je besser. Cool, wir werden den Server zum Glühen bringen. Okay, weitere Termine, denke ich mal, kann man dann im Wiki gucken, dass der WBT in 10 Tagen stattfindet hier in Düsseldorf. Das hat sich auch nicht rumgesprochen inzwischen. So, dann müsst ihr mir jetzt mal helfen, wie es weitergeht. Workflow seit der letzten Sitzung. Da stehen Sachen, die stehen da, glaube ich, schon länger, weil das sind Sachen, wo ständig dran gearbeitet wird, oder? Genau, daran ständig gearbeitet und ständig rufe ich auch immer wieder nochmal zu Ohr. Ganz wichtig vor allen Dingen ist mir der dritte Link hier unter in Zeile 116 im Pad. Und zwar die Liste der Kreisverbände. Ich bitte auch jetzt jedem, der jetzt aktuell jetzt anwesend ist, da vielleicht mal drauf zu klicken, mal nachzuschauen, ob im eigenen Kreis die Daten alle richtig sind. Wenn sie richtig sein sollten, mir eine kurze Rückmeldung zu geben. Sind sie nicht richtig, dann bitte mir dann auch eine Rückmeldung zu geben oder es vielleicht sogar direkt zu ändern. Aber ändern braucht ihr auch gar nicht, weil wir da jetzt was Neues dran basteln. Damit es dann eben... Weil ganz unten, ich glaube, das sehen diejenigen, die ja schon auf der Seite, auf der Wiki-Seite direkt sind, ganz unten gibt es eine automatisch, also eine automatisierte Liste, in der wir da dran arbeiten, sodass quasi die Informationen, die da drin stehen, schon auf der eigenen Wiki-Seite des eigenen Kreisverbandes bzw. der virtuellen Kreisverbände dann auch stehen. Daher einmal das, die Meldung könnt ihr an mich direkt geben, an Mittel und Wege, wie ihr mich irgendwie meint, erreichen zu können. Ganz genial wäre es natürlich, wenn ihr das direkt an polgf@piratenpartei-nrw.de, war glaube ich vor 2 Wochen schon angekündigt, dass das funktionieren sollte. Jetzt tut es das auch endlich, da kann ich dann auch solche Informationen sammeln und auch bearbeiten. Von mir dann danke. Ansonsten gibt es keine weiteren Änderungen. Okay, dann würde ich sagen, schreibt die E-Mail da auch irgendwie vielleicht verschlüsselt oder sonst wie hin. Und eine Wortmeldung gibt es von Baku. Ja, und zwar noch zu Termine, weil ich wollte das jetzt nicht unausgesprochen lassen. Vielleicht besprechen wir das später nochmal. Aber ihr habt ja den Umlaufbeschluss oder im Umlauf geschlossen, vielmehr eine Marina NRW in Bochum durchzuführen am 26.01., also ein Vorständetreffen. Und ich möchte jetzt ungern nochmal 14 Tage vergehen lassen. Deshalb A, mein Hilfsangebot, was es angeht, die Dinge zu verbreiten, und B, die Frage, wer sich jetzt, ja, ich denke mal, außer Bernd, der schon gesagt hat, das ist sein Baby, da noch den Hut aufsetzt, ja, eine TO zu entwickeln, Ideen zu entwickeln, was man an dem Tag macht, die Einladungen zu verschicken und so weiter und so fort. Wie gesagt, Hilfsangebot von mir, aber was da jetzt letztendlich gemacht werden soll, da müsste sich doch der Vorstand so ein bisschen ein paar Gedanken zu machen. Okay, ja, danke. Das haben wir auch vor. Ich wollte dann eigentlich gleich, wenn wir zu dem Beschluss kommen, dazu noch was sagen, aber auch gut. Ja. Aber so oder so, 26.01., also der Start ins neue Jahr, Ende Januar, nachdem dann wirklich alle wach sind und wir wahrscheinlich nicht eingeschneit sind. Mal gucken, wie sich das mit dem Klimawandel so weiterentwickelt. Aber da sollten wir dann mit viel Energie und einer politischen Marina ins neue Jahr starten. Aber wie gesagt, gleich dazu, das kommt zum nächsten Top, Zeile 122, Beschließung der Geschäftsordnung. Das haben wir schon vertagt auf die Vorstandsklausur im Dezember. Dann kommen wir jetzt, was, Widerspruch? Ich hab... Ach, mein Gott, jetzt geht's aber ganz schnell. Ich wollte gerade noch sagen, jetzt kommen wir zu den Anträgen an den Landesvorstand. Nein. Was möchtest du, Frank? Ich möchte noch mal kurz auf das, was eben Hilda gesagt hat, eine klare Frage stellen an ihn. Ah, okay, Entschuldigung. Ich hatte gedacht, du wärst jetzt ganz schnell schon für den nächsten Antrag da. Ah, okay, dann bitte. Und zwar habe ich eine Frage. Gibt es schon einen Termin, nachdem es ja scheint, jetzt funktioniert, wo die Kreisverbände über das neue System informiert sind, damit dieses, was wir ja eigentlich, was er vorbereitet hat mit Uwe, entsprechend auch einpflegen können, sodass nachher alle Leute Bescheid wissen, dass man mit diesem einfachen Tool diese Liste immer ständig aktuell hat? Ich kann dir noch kein Datum nennen, da wir das auch noch in Vorbereitung haben. Also es gibt eine Möglichkeit, eine Vorlage, die man in die eigene, in die Wiki-Seite des eigenen Kreisverbandes einbinden kann und da drin die ganzen Daten eingeben kann. Da ist aber der Uwe noch mit dran, also der Yoshi-Bär ist da noch dran, das Ganze so zu gestalten, dass das auch nach was aussieht und vor allen Dingen auch mit einem Formular auch ausfüllbar ist. Sobald das fertig ist, gebe ich gerne auch ein Datum bekannt oder ich gebe das dann nochmal komplett rum. Aber es gibt ja einige, die sind ja schon Wiki-affin dabei, die das auch können. Von denen denke ich mal, dass es bestimmt die Möglichkeit ist und selbst diejenigen, die einfach nur sehen, da ist es jetzt, da sieht das jetzt ganz anders aus oder sowas eben, die können einfach erstmal per E-Mail das an mich schicken, damit ich das dann erstmal einpflegen kann. Oder auch der Yoshi, der das machen kann. Es ging ja nur darum, dass wir auch andere Daten über diese Maske einpflegen könnten. Das heißt, jeder macht mit einem Schritt die Listen fertig und aktuell läuft das ja nur für diese eine Seite. Deswegen hatte ich gedacht, es gibt irgendwann mal so ein Treffen, wo auch andere Vorschläge oder sonst was gesammelt werden, damit dieses Formular nachher für alle Kreisverbände promotet werden kann und dann jeder nur diese Liste einfach nur ausfüllt oder dieses Formular und dann alle entsprechend die Informationen dann auf den einzelnen Seiten einbinden können. Aber gut, gibt's noch nicht, weiß Bescheid. Danke. Okay. So, dann kommen wir jetzt zu den Anträgen an den Landesvorstand. Das ist ein sonstiger Antrag, der da jetzt als erstes steht. Und zwar ist das Initiieren der Beauftragung von Frank Render als Pirat Eiself, sich um die Umsetzung des Multiblock-Systems, die Webseiten der einzelnen Gliederungen zu kümmern. Und den haben wir schon das letzte Mal gehabt, hatten ihn da ausgebremst, ich sage jetzt mal so, weil da noch Unklarheiten waren mit der AG-Technik. Jetzt waren Ali und ich vorgestern im Mammel mit der AG-Technik, haben da auch nochmal drüber gesprochen, vorher auch nochmal mit Frank und sehen das jetzt ein bisschen klarer. Es war auch, war mir auch letztes Mal unklar. Ich muss aber sagen, wenn ich jetzt den Text hier lese, Bali, hilf mir bitte. Haben wir nicht am Dienstag ein bisschen was anderes gelesen? Ich muss mir den Text gerade ganz schnell nochmal durchlesen, aber mir scheint sich irgendwas geändert zu haben. Das ist jetzt ein bisschen irritierend. Also wir hatten am Dienstag Folgendes besprochen, weil das ein bisschen unklar war, was hier eigentlich passieren soll. Frank kann das sicherlich auch nochmal erklären. Es geht darum, dass er erstmal die Situation überhaupt erfasst. Das heißt, welche Seiten, also welche Untergliederung überhaupt, welche Webseiten haben, welche Softwarebasis, wo die gehostet sind und so weiter. Pirat, wenn du, Frank, wenn du was dazu sagen möchtest, bitte. Ja, also wenn ich den Text richtig lese, hat jetzt jemand den Text vom letzten Mal einfach 1:1 kopiert. Wir haben den Antrag jetzt nicht nochmal geändert, weil der Grundtenor bleibt ja gleich. So, wir, deswegen danke für euer Kommen und auch für das Gespräch, was am Dienstag stattgefunden hat. Es geht erstmal darum, dass wir so und so viele Blocksysteme haben. Die werden jetzt analysiert. Wenn ich das richtig sehe, deswegen passt das eigentlich perfekt in Zeitplan. Am 26.01. war Marina-Treffen. Bis dahin bereiten wir das dann vor, wie es aussehen könnte. Und das, was jetzt noch dazugekommen ist, aber das wird intern geregelt. Wir machen eine virtuelle Maschine, sodass wir auch mal den Kreisverbänden zeigen können, wie das aussehen könnte. Und im Moment geht es nur darum, dass diese Systemadministration erweitert werden muss. Und das geht halt aktuell nur über den Landesvorstand. Das ist eine Erweiterung, dass halt mehr Leute oder ich zusätzlich zu den bisherigen Administratoren auch die WordPress-Blogs mir angucken kann, aber nichts verändert und auch nicht auf eine Seite eines eigenständigen Kreisverbandes Zugriff nehme. So, da ist meine Frage jetzt nochmal direkt. Du redest von Kreisverbänden. Ich für meinen Teil rede von den virtuellen Kreisverbänden. Also, ich sage es ganz offen, ich habe für unseren Kreisverband eine eigene Seite und da möchte ich nicht, dass da jemand drauf rumfuscht. Habe ich das jetzt irgendwie falsch verstanden? Oder ist diese Trennung so, dass es hauptsächlich um die VKVs geht und nicht um die KVs? Also es geht um ein Gesamtkonzept, was eventuell später jeder nutzen kann oder eben nicht nutzen kann. So, im Moment ist es nur eine Bestandsaufnahme aller Blogs, die auf der NRW-IT liegen. Und es wird ja, ich sag jetzt mal im Dezember oder sonst was, wird es ja das Handbuch geben, wie WordPress-Blogs zukünftig gemacht, getan werden und mit den Datenschutzbeauftragten. Das ist alles Zukunftsmusik. Im Moment geht es nur um die drei Multiblog-Systeme, die das Land hostet, wo die unterschiedlichen Systeme einfach drunter laufen. Ja, und das war jetzt auch der Knackpunkt. Ich denke, das sollten wir tatsächlich im Protokoll auch nochmal vermerken. Erstmal sage ich jetzt hier nochmal die Ticketnummer, um die es geht. Das ist Ticket 302894. Und dass hier nochmal ganz klar gesagt wird, dass es um eine Bestandsaufnahme geht. Man kann den Text so interpretieren, als würde jetzt hier etwas geändert in dem System. Das ist absolut nicht der Fall. Hat Frank ja auch gerade schon gesagt, es geht also praktisch nur um eine Bestandsaufnahme. Das betrifft alle Seiten, also auch die KV-Seiten, die gehostet sind. Es geht nicht um Änderungen, es wird nichts irgendwo, ja, wie gesagt, editiert. Das Ziel ist, das ist ja auch schon mehrfach gesagt worden, die VKVs im Rahmen der Kompetenzen des Landesverbands zu ändern auf das neue System, wenn das dann so funktioniert, wie es funktionieren soll, und ein Angebot an die KVs zu machen, die ja natürlich eigenständig sind, ihre Seiten auch auf dieses zentrale System mit zentraler Wartung umzuziehen. Und ja, um das richtig beurteilen zu können und richtig vorschlagen zu können, muss diese Bestandsaufnahme sein. Da haben wir über den AG-Technik gesprochen. Die sind damit d'accord, dass Frank das macht. Und hat ja gerade auch eben nochmal gesagt, da wird eine virtuelle Maschine eingerichtet, wo auch eine Testinstanz, praktisch eine Art Dummy, ein Muster, dann angeguckt werden kann von allen. Und wenn ich dich richtig gerade verstanden habe, du hast auch den 29.01. schon genannt, dass du bis dahin auch schon ein Ergebnis haben wirst. Ist das richtig, Frank? Das ist eigentlich so das Ziel, um dann langfristig das Angebot zu machen. Und dann ist, so wie der Balli eben gesagt hat, kann jeder Kreisverband oder virtueller Kreisverband für sich selbst entscheiden, wie er zukünftig das Ganze handhaben möchte. Genau, das ist auf jeden Fall so, dass die KVs das selber bestimmen. Aber ich glaube schon, und ich hoffe, dass das Angebot so attraktiv ist, dass sie das dann auch wahrnehmen werden. Aber egal, das ist Zukunftsmusik. Jetzt gibt es noch eine Frage von Vaku. Ja, müsste der Antragstext dann nicht geändert werden, bevor ihr das beschließt? Weil da von Bestandsaufnahme irgendwie gar nichts steht. Wie gesagt, es hat mich jetzt auch etwas irritiert. Also ich meine, dass wir das, was wir in der AG Technik, da gab es auch einen Text, dass der irgendwie anders war. Ich habe das jetzt allerdings nicht vorliegen. Der ist dann aber nicht in dem Ticket angekommen. Somit auch nicht bei mir und Isan. Ich weiß nicht, wo ihr den Text habt. Frank, kannst du was dazu sagen? Ich sag ja, der Text, der jetzt da drin steht, ist der gleiche Text aus dem letzten Protokoll. So, und wie gesagt, ich habe euch das jetzt so gesagt und ich berichte euch ja erstmal an der AG Technik. Wir können jetzt gerne diesen 26.01. noch oben in den Antragstext reinmachen, dass wir dort halt was präsentieren. Naja, es geht ja auch darum, dass du auch jetzt schon die Rechte bekommst. Und richtig. Zugangsdaten und ähnliches. Und gib mir mal 2 Minuten. Ja, Elda, gerne. Wenn du das gerade umdiskutieren möchtest, andere Texte reinmachen willst, also darum geht's ja. Von mir aus kriegt Frank gerne den Auftrag, das so vorzubereiten. Dafür braucht er Rechte, dass er am 29.01. zur Marina NRW oder wann, 26., keine Ahnung, jetzt, das dann präsentieren kann und sich jeder entscheiden kann, will er nicht, findet er gut oder er hat noch irgendwas. Also die AG Technik steht dahinter und unterstützt das. Genau, ich denke mal, der Knackpunkt ist die Zeile 135 hier, wo die kann man so verstehen, beauftragt für die Realisierung und Umsetzung des Systems, kann man so verstehen, als würde Frank das jetzt schon machen, komplett. Und das ist so sicherlich ja nicht richtig, weil erstmal die Bestandsaufnahme gemacht wird. Das ist jetzt der erste Schritt. Und vielleicht sollten wir das einfach da reinschreiben. Also vielleicht die Realisierung und und Umsetzung der Bestandsaufnahme für das Multiblock-System. So, genau, so geht das, denke ich mal. Ja, doch, okay. Also mein Text wäre ein bisschen anders gewesen, aber ist okay. Dann kann ich meinen Text nichts weg. So, das Angebot mit der virtuelle Maschine, das nehmen wir als Angebot und brauchen das nicht reinschreiben, glaube ich. Das wird schon stattfinden. Ne? In dem Satz, in dem ersten blauen Satz fehlt irgendwie, das ist keine Grammatik, da fehlt was. Laut dem Text entwerfen wir dann den Baukasten, ne? Wieso wir? Ja, das lass mal Frank machen. Ja, aber im Text steht das so, als würden wir den bauen. Das heißt, der Vorstand entwirft den Baukasten dann. Nee, ihr beauftragt mich, dass ich den Baukasten entwerfen darf, den ich dann präsentieren muss am 26.01. Ja, aber so steht es da nicht. Nicht, dass er jetzt auch noch der Vorstand ist. Also dafür entwirft, können wir nochmal härter vorschreiben. So, jetzt haben wir aber, oder? Nee, vom Text her schon. Ich glaube, ich weiß nicht, Bernd, hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Das klingt mir nicht so, als ob alle einverstanden sind damit, aber ich meine, wir stimmen ja eh gleich ab. Ich höre jetzt aber keine Wortmeldung mehr. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt einen Antrag. Wir haben darüber gesprochen. Und dann stimmen wir jetzt darüber ab. Nochmal die Ticketnummer, um die es hier geht, 302894. Und ich frage in die Runde, wer ist dafür? Wir fangen mal oben an, wie das so im Mumble vorgesehen ist. Bali? Dafür. Christian? Ja, dafür. Ich stimme dafür. Okay, Basti? Oh, jetzt bin ich erst dran. Ich bin dafür, Entschuldigung. Elda? Ja, dafür. Ich bin auch dafür, Bernd? Ich habe schon eingetragen. Ich bin dafür und danke auch 1.11 auch für sein Engagement auf dem Wege. Und Tatjana? Jetzt war der Bernd schneller. Ich bin auch dafür und danke, Frank. Ja, wunderbar. Gut, dass wir dann nochmal intensiv drüber gesprochen haben. Ich danke auch und bin sehr gespannt, das, was da rauskommt, freue mich drauf. Ich erinnere mich nämlich, dass wir da schon einige Jahre mit beschäftigt sind. So, dann haben wir jetzt den nächsten Antrag. Das ist die Nummer 304443. Ein Aufruf, keine Bühne für Ahnenhüte. Hier ist der Antragsteller vor Ort. Hallo, schönen Gruß vom Piratenstammtisch in Witten. Der Antragsteller ist nicht vor Ort, aber der Ed hat mich heute angerufen, dass ich den Antrag für ihn vertreten soll. Er kann leider heute nicht bei der Landesvorstandssitzung dabei sein. dann würde ich dich bitten, das zu tun. Ja, es geht um die Unterstützung der Gegenproteste gegen den 4. Alternativen Wissenskongress. Der soll im Raum Dortmund-Unna stattfinden. Der genaue Ort ist noch nicht herausgefunden worden. Der wird auch den Leuten, die eine Karte zu dieser Veranstaltung haben, erst am Vorabend bekannt gegeben. Das ist eine Veranstaltung, bei der sich Neurechte, Verschwörungstheoretiker treffen und denen da eine Bühne gegeben wird. Das dient auch als Vernetzungstreffen dieser Kreise. Der Ed hatte mich gebeten, jetzt seinen Antrag zu vertreten, weil wir in Witten 2015 damals den ersten alternativen Wissenskongress hatten und das inhaltlich eigentlich die gleiche Veranstaltung geblieben ist. Die ist jetzt halt jährlich, hat die stattgefunden. Jetzt ist das halt das 4. Mal inzwischen und das sind halt Organisatoren, die das ist ein Verein, der AfD-nah ist. Das sind alles AfD-Funktionäre. Einer von denen ist inzwischen auch Landtagsabgeordneter und dementsprechend ist auch die Ausrichtung der Veranstaltung. Und ich nehme an, ihr habt den Aufruf gelesen. Es geht einfach darum, dass wir mit dazu aufrufen, am Gegenprotest gegen diese Veranstaltung teilzunehmen. Okay, danke dafür. Ja, richtig. Ich habe, oder ich denke mal auch andere, haben den Aufruf gelesen. Ich habe dazu, ich weiß gar nicht, wo ich es hingeschrieben habe, aber ich finde gut, dass ihr euch da engagiert. Auch die, was war das, Fraktion aus Unna oder so war ja dabei, also Piraten als Unterstützer. Ich hatte gesagt oder würde denken, dass wir das nicht auf Landesebene heben, weil das eigentlich ein bisschen zu viel Werbung wäre, wenn wir was dann tun. Und das ist halt, finde ich, nicht angemessen. Gibt es weitere Wortmeldungen dazu? Ja, bitte. Ja, ja, vielen Dank. Also das ist, ich glaube, wir hatten diese Diskussion, glaube ich, vergangenes oder vorvergangenes Mal schon mal. Also es ist eine der Veranstaltungen oder Demos oder ja, Initiativen, denen ich erstmal, zumindest mal was das von hier aus, was ich beurteilen kann, sagen wir, den guten Willen nicht absprechen kann, die möglicherweise auch notwendig sind. Auch das kann ich von hier aus nicht beurteilen. In jedem Fall ist tatsächlich, wie der Frank das eben schon sagte, eine tatsächlich regionale Angelegenheit. Also eine Angelegenheit dann da vor Ort, wo das dann eben auch stattfindet. Ist es ein bisschen problematisch, was die Prüfung inhaltlich auch unterstützungsmäßig angeht für einen Landesvorstand. B, hat der Frank sicherlich recht, dass der, dass das ein bisschen zu viel für einen Landesverband wäre. Es ist wie so oft, auch bei guten Dingen, ja, ist es eine Sache, die, glaube ich, eben nicht für einen Landesvorstand oder für eine Unterstützung des Landesverbandes gemacht ist. Ihr unterstützt es ja schon, ihr steht ja auch als Unterstützer drin. Ich finde das auch völlig in Ordnung, wenn das entweder A, einzelne Personen machen oder B, auch ganze Kreisverbände oder Gruppierungen vor Ort. Das finde ich völlig in Ordnung. Die können mit dem Thema besser umgehen vor Ort. Die können auch mit den Gruppierungen umgehen, die sich dort, ja, die dort in irgendeiner Form, sei es pro oder contra, beteiligt sind. Von daher finde ich das Vorgehen so richtig, unterstütze das, was Frank gesagt hat. Eine Frage noch zum Abschluss. Ich erinnere mich, ich glaube, an die erste Veranstaltung, die war, glaube ich, bei euch in Witten. Ich weiß nicht, ob die an der Hochschule dort war. Und jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Es gab damals eine Riesendiskussion um Unterstützung oder Nicht-Unterstützung eben dieser Veranstaltung. Ich möchte das hier gar nicht mehr aufrollen. Das wäre auch zu viel Raum dafür. Aber das ist halt grundsätzlich ein Problem. Ich sehe unsere Aufgaben woanders liegen als in der Unterstützung, ich sage das ganz offen, das sage ich auch immer wieder, als in der Unterstützung jeder regionalen Veranstaltung. Darf ich dazu was sagen oder möchtest du erst, Marco? Nee, mach du erst, bitte. Genau, hätte ich jetzt auch. Ja, okay, also ich sehe das ein bisschen anders. Es ist nicht nur eine lokale Veranstaltung. Die Leute, die das organisieren, das sind Leute halt wie gesagt, ein Landtagsabgeordneter der AfD. Und es ist so, dass die Veranstaltung jedes Jahr an einem anderen Ort in Nordrhein-Westfalen stattfindet. Und die Domain, die verwendet wird, ist auch awk-nrw.de. Also die mobilisieren auch landesweit, sage ich mal, zu ihrer Veranstaltung. Insofern, auch wenn da bisher keine Landesverbände von Parteien drunterstehen, könnte man auch vertreten, dass man als Landesverband den Gegenprotest unterstützt, weil halt die Leute, gegen die man demonstrieren möchte, ebenfalls im Grunde landesweit mobilisieren. Damals in Witten, das fand im Saalbau statt und genau, damals wusste man noch nicht, dass das sich jedes Jahr wiederholt und durch NRW tingelt. Da war das Argument, dass es nur lokale Sache ist, noch ein bisschen stichhaltiger, denke ich. Damals war es so, wir hatten noch gar keinen Kreisverband, den haben wir erst Ende 2016 gegründet. Und deshalb stand dann, weil es ja nur den Landesverband als formale Organisationsebene gab, stand Piratenpartei NRW darunter. Es gab auch so einen Umlaufbeschluss, aber damals wurde halt gesagt, warum steht denn da nicht Piratenwitten drunter? Ne? Und das war halt eine Diskussion. Und damals war auch strittig, in dem Aufruf stand drin, dass die Gegenproteste das Ziel haben, dass das am besten gar nicht stattfinden soll. Ne? Und da hatten natürlich auch einige Piraten dann Probleme mit, die das als Einschränkung der freien Meinungsäußerung dann aufgefasst haben. Das steht aber in dem aktuellen Aufruf nicht drin. Also das dürfte jetzt kein Streitpunkt mehr sein. Okay, danke, Marco. Ich finde es so ein bisschen schwierig, da mal auseinanderzudröseln, um was es eigentlich geht, wenn man sowas unterstützt. Das eine wäre natürlich, ihr beschließt das heute und jemand schreibt da noch schnell eine E-Mail hin und dann stehen halt Piraten NRW auch auf dieser Unterstützerliste. Das andere, was ich eigentlich für viel wichtiger halte und was ich eigentlich auch selbstverständlich finde, was aber leider momentan auch nicht stattfindet, ist, dass man, wenn es entsprechende Facebook-Aufrufe oder Tweets gibt, von Ennepe oder Witten oder von wem auch immer, dass man das zumindest mit dem Landesverband einfach mal retweetet und damit verbreitet. Das ist, sage ich mal, so eine Minimalunterstützung. Und ich finde, die sollte eigentlich möglich sein, wenn Leute sich lokal vor Ort engagieren. Okay, danke, Marco. Das ist tatsächlich etwas, was ich mir vorstellen kann. Das soll jetzt natürlich hier nicht auf Beschluss oder sowas, da können wir drüber reden. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich den Aufruf gut finde. Ich finde das Engagement der Gruppen vor Ort völlig in Ordnung und finde es auch gut, so wie du es eigentlich gerade gesagt hast, gerade vor dem Hintergrund zu zeigen, was Piraten halt lokal machen, können wir das auch als Landesverband, denke ich, durchaus retweeten. Überhaupt gar keine Frage. Oder Facebook kann ich mich nicht zu äußern. War da noch eine Wortmeldung gerade? Das war eine berechtigte Anmerkung von Bernd. Also, wer betreut den Twitter-Account? Genau. Möchte sich da jemand outen? ETC. Ich müsste es wissen, ich bin aufgeschmissen. Hilf mir bitte, ich weiß es nicht. Das macht das AGÖA Social Media Team. Das besteht aktuell aus Sindralein und ich glaube aktuell noch sogar noch ich habe da noch Zugriff drauf. Wer da noch Zugriff drauf hat, das kann ich jetzt gerade auswendig nicht sagen. Aber da haben einige schon die Hand drauf. Das finde ich mal nicht ganz unwichtig, um nicht zu sagen sehr wichtig, dass wir das mal irgendwie erfassen. Keine Sorge, es ist erfasst, nur ich habe es gerade nicht zur Hand. Okay, dann wäre es toll, wenn ich das irgendwann innerhalb der nächsten 14 Tage mal erfahre. Aber wenn wir da irgendwie mal drüber reden, wie wir die Sachen dann, damit jeder vom Vorstand das zumindest weiß und weiß, wo die Information herkommt. Gut, dafür haben wir ja am 15.12. ein Treffen. Ich frage mal eins. Also der Antrag liegt hier. Der Antrag liegt hier und das, was im Moment gesagt worden ist, ist irgendwie eine halbe Banane. Selbstverständlich unterstützen wir solche Aktivitäten vor Ort. Ganz klare Sache. Und retweeten, das ist auch eine vernünftige Sache. Wer auch immer das dann tun wird. Schadet uns das, wenn wir dem jetzt zustimmen? Also ich frage mich das gerade selber. Schadet das dem Landesverband, wenn wir sagen, wir verstehen nicht, was die Leute da wollen und dass sie ein Geheimnis draus machen und wir sind einfach dagegen, dass sie das tun. Und das landesweit. Also ich sehe da im Moment kein Problem mit. Das ist die Grundsatzdiskussion. Es gibt ganz viele lokale Aktionen, die wir, denke ich mal, hier als Vorstand und auch als Landesverband immer wieder gut finden. Die können wir nicht alle unterstützen. Und das wäre halt meine Meinung, wir sprechen darüber, dass was unsere lokalen Strukturen machen, unterstützen deren Engagement, aber sollten dann Dinge unterstützen als Landesverband, die auch wirklich eine landesweite Reichweite haben. Und nur weil da von der anderen Seite landesweit um Beteiligung geworben wird und hoffentlich aber nicht so viele hingehen, wollen wir jetzt nicht die Ersten sein, die hier die landesweite Werbung machen, sprich das auf eine Landesebene geben. So würde ich das mal ausdrücken wollen. Jetzt gibt es aber hier noch eine Wortmeldung. Pirate ISF. Ja, Andrea war zuerst. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Dann Vako bitte. Ja, Social Media Team der AGÖA. Also da muss man dann aber wirklich auch ganz konkret pushen. Also aktiv in dem Sinne sind da eigentlich Sandra und Daniel Düngel. Ich weiß, dass es auch noch andere gibt, die da ein Passwort haben, wie Helder zum Beispiel. Nur ehrlich gesagt, wenn man sich so anschaut, was da nicht retweetet wird, dann möchte ich das jetzt hier nicht so mit abtun. Ja, wir haben ein Social Media Team und wir machen das dann. Also das fand ich jetzt gerade irgendwie so ein bisschen wischiwaschi. Okay, also wenn ich da jetzt mal vorgreifen darf, vielleicht, dann geben wir das jetzt einfach als Auftrag an die AGWA, die ja am Dienstag tagt, ich glaube um 21 Uhr, dass diese Veranstaltung halt berücksichtigt wird. Und jetzt nicht als Dauertrommelfeuer natürlich, aber einfach, dass sie berücksichtigt wird und Informationen darüber verteilt werden. Und das können wir von mir aus, wenn das sein muss, auch gleich mit abstimmen. So. Jetzt ISF, bitte. Also erstens, für Dienstag brauchst du das gar nicht mehr machen. Zu eurer Info, die Aluhüte treffen sich am 11.11., das heißt diesen Sonntag, Punkt 1, habe ich eben auch schon gepostet. Das, was ich einfach sagen möchte, die netten Organisatoren, ja, die ja mal immer noch AfD-Mitglieder sind, muss man dazu natürlich wissen, wenn man sich ein bisschen mit dem Kongress beschäftigt. Der eine ist jetzt MdB, das heißt Mitglied des Bundestages, der andere ist MdL, nämlich Mitglied des Landtages, die da natürlich jetzt, brauchen wir ja nicht sehen, das ein bisschen quer subventionieren, deswegen ist das ja jetzt auch eine neue Akademie. Das heißt, das wird auch ein langfristiges Projekt jetzt tatsächlich werden. Aber nur zu eurer Info, wenn, müsst ihr ab heute Abend das beschossen werden. Wenn morgen oder übermorgen die ersten Infos kommen, wo sie stattfinden, nach meinen Insidern, weil ich diese Kackveranstaltung auch kenne, wird sie diesmal, soll sie nicht in Witten stattfinden, sondern etwas größer zwischen Witten und Düsseldorf stattfinden. Allerdings weiß keiner was Genaues. Aber wie gesagt, nicht nächste Woche Dienstag. Am Sonntag, 11 Uhr, beginnt irgendwo in NRW zwischen Witten und Düsseldorf diese Veranstaltung. Okay, ich habe das befürchtet. Konnte noch nicht so schnell nachgucken, dass der nächste Woche Dienstag nicht mehr hinkommt. Okay, dann will man einen anderen Weg suchen, die Menschen mit Zugang zu Facebook und Twitter darüber zu informieren. Ich möchte aber darum bitten, nicht, dass wir jetzt irgendwie das Gegenengagement irgendwie verbreiten über Twitter, wenn die Leute noch gar nicht wissen, dass das stattfindet. Das würde für mich nämlich Werbung bedeuten für den Event. Das würde ich gerne nicht machen wollen. Okay, das heißt, es wird wieder auf mich gewartet. Wir müssen jetzt darüber dann abstimmen. Der Antrag. Ja, da kommt man rein. Darf ich noch ein Abschlussstatement? Entschuldigung, ja, das habe ich jetzt übergangen. Das hast du, natürlich darfst du das tun. Kann fragen. Ja, also ich möchte dazu aufrufen, dass der Landesverband das unterstützt, trotz der Gegenargumente, die genannt wurden. Wie gesagt, die Organisatoren, die mobilisieren auch mindestens landesweit. Und insofern, auch wenn da jetzt noch keine anderen Parteien, Landesverbände drunter stehen, ich glaube, wir haben da eine Möglichkeit, positiv hervorzustechen, wenn wir dann als Landesverband drunter stehen würden, was halt unser Engagement gegen rechts unterstreicht, was unser Engagement für Medienkompetenz und für evidenzbasierte Politik statt so einen Verschwörungskram unterstreichen würde. Und insofern, ne, bitte unterstützt das ruhig. Ich glaube, schaden kann es nicht. Okay, danke für die abschließenden Worte. Ich habe gesagt, was ich zu sagen habe, und denke, dass uns nicht das Engagement gegen rechts abgesprochen werden kann, wenn wir hier die lokalen Strukturen, wenn ich es richtig sehe, sind 3 Piratengruppen vor Ort, die das unterstützen, im Kreis Unna und Witten, NPO-Ruhr, und das ist gut, und das würde ich als Landesverband unterstützen, dass ihr das macht, aber nicht diesen weiteren Schritt gehen, aus grundsätzlichen Erwägungen. Und jetzt gerade gesagt, ich frage trotzdem jetzt mal von oben ab. Moment, genau, es geht hier um den Antrag 304443. Die Unterstützung des Aufrufs Keine Bühne für Aluhüte von Seiten des Landesverbandes NRW. Und Bali, was sagst du? Ja, schon wieder von oben. Okay, ich hätte mir gewünscht, du hättest unten angefangen, aber egal. Entschuldigung. Du hast ja recht. Wir machen das einmal von oben, von unten. Das heißt, das ja nachher. Okay. Jetzt hast du mich gefragt. Den Slogan finde ich scheiße. Ich bin für den Antrag. Definitiv. Aus Gründen. Christian. Ich bin dagegen. Basti. Dagegen. Ja. Dafür. Ich bin auch dagegen. Bernd hat schon reingeschrieben. Und Tatjana? Dafür. Okay, nicht ganz einheitlich, aber eine kleine Mehrheit dagegen. Das nicht bedeutet, dass irgendwo an unserem Engagement gezweifelt werden sollte. Darf ich eine kurze Anmerkung dazu machen? Ja. Wir müssen gucken wegen dem Twitter-Account, der Elder kann sich da ja vielleicht nochmal mit dem Stefan kurz schließen, dass das dann klappt mit dem bisschen Pushen und Unterstützen. Genau, davon wäre ich jetzt ausgegangen. Danke schon mal dafür, danke für die Erinnerung. Das betrifft diese Veranstaltung, aber auch, sagen wir mal, andere Engagements von lokalen Gruppen, Kreisverbänden und so weiter. Also ich weiß noch, dass mal eine Thematisierung in der AGÖA, ob das notwendig wäre, darüber, dass noch mal in Erinnerung zu rufen, dass es natürlich auch Aufgabe des Landesverbandes wäre, seine Möglichkeiten, Dinge zu verbreiten, zu nutzen. Eine Wortmeldung, Helga. Ja, danke. Ich wäre auch so stark dafür, also jetzt ist der Antrag jetzt nicht so durchgekommen, wie ich es mir das jetzt vielleicht vorgestellt hätte, aber ich würde auch gerne in Zukunft dann irgendwie mal eine Regelung haben, wie wir es dann auch unseren virtuellen Kreisverbänden ermöglichen können, solche Aufrufe zu unterstützen. Daran ist es ja, glaube ich, 2015 in Witten ja damals gescheitert, dass eben wir als virtueller Kreisverband das eben nicht allein konnten. Oder beziehungsweise da gab es halt die großen Schwierigkeiten, dass der ganze Landesverband da nicht ganz hintersteht. Ich würde gerne irgendwie eine Regelung finden können, dass wir tatsächlich auch sagen können, okay, der VKV Lüden zum Beispiel kann jetzt da diese Sachen unterstützen, was er dann halt auch ohne uns als Landesverband machen können. Da müssen wir uns, glaube ich, noch mal ein bisschen die Köpfe zusammenstecken. Ich denke, das wäre auch ein Thema für die Klausur, wenn nicht sogar für die Marina. Warum geht das nicht, Helder? Wortmeldung von Bernd. Nee, Helder hat es im letzten Satz gesagt. Also tatsächlich Thema Klausur oder wahrscheinlich sogar für die Marina. Aber bitte im Themenspeicher, sag mal, irgendwie merken, dass wir das dann auch abhandeln. Ich schreib's ins Wiki. Genau. Stefan, du hörst mich nochmal. Ja, wir hatten uns damals ja schon den Kopf drüber zerbrochen, und das grundsätzliche Problem ist einfach, dass VKVs keinen demokratisch legitimierten Vorstand haben, der sowas entscheiden könnte. Und die einzige Ebene, die das dann kann, demokratisch legitimiert, ist dann halt, oder die nächste Ebene, die das kann, ist dann halt der Landesvorstand, ne? Wenn man jetzt nicht gleich für jede Unterstützung irgendwie die Mitglieder zusammenrufen will. Das ist so ein bisschen das Problem, ne? Ja, da würde ich jetzt aber, ja gut, es mag problematische Situationen geben, aber wenn jetzt ein VKV hat ja Kommunikationsmittel in der Regel, Mailinglisten und so weiter, und Sie haben schon jemanden legitimiert, bestimmte Dinge zu nach außen zu kommunizieren. So, ich möchte jetzt mal den Büropiraten nennen, Pressepiraten und so weiter, haben einige gewählt. Ich sage mal, da gäbe es schon Möglichkeiten, aber das ist ganz richtig. Das würde jetzt hier an dieser Stelle, glaube ich, den Punkt sprengen. Wir nehmen das auf jeden Fall mit in die Klausur. Und wenn gewünscht, ich weiß nicht, können wir auch mal hier aus dem Zuhörerkreis sich jemand melden. Das kann durchaus natürlich ein interessantes Thema für die Marine sein. Da würde mich tatsächlich interessieren, ob jetzt hier jemand aus dem Zuhörerkreis dazu irgendwas sagen möchte. Also sprich, wie man das lösen könnte, in einem VKV so einen Beschluss zu fassen. Ali? Ja, ich meine, wir haben ja noch etwas anderes vor uns. Da werden wir uns ja auch im Dezember mit beschäftigen. Das ist das mit den Regionalvertretern. Und ich glaube, da würde sich ein Weg bahnen, dass aus den 5 Regierungsbezirken solche Sachen auch mit vorgetragen und auch im Beirat dann halt mit besprochen werden. Und wenn dann daraus auch Büropiraten werden für einen Regierungsbezirk zum Beispiel, dann ist doch eine solche Unterstützung viel schneller möglich. Meine 2 Cent. Ja, ich denke, dass diese Regionalbeiräte allerdings für ein bisschen was anderes, für andere Themen gedacht sind, weil so eine Beteiligung hier, so eine Veranstaltung, Unterstützung eines Engagements, das ist schon eine eher kurzfristige Geschichte auch, wo vielleicht was Schnelleres her muss als ein Regionalbeirat, der ja auch wiederum ein noch größeres Gebiet als ein KV umschließt und komplizierte Geschichte. Vor allen Dingen für den Tagesordnungspunkt, der das nämlich hier gar nicht umfasst. Gut, Dezember. Genau, Wortmeldung aus dem Zuschauerraum dazu gab es nicht. Dann springen wir zum nächsten Punkt. Das ist ja, treffende Weise, Umlaufbeschluss, Bekanntgabe Marina 26.01. haben wir getroffen, dass wir das machen. Und dann wäre jetzt der Zeitpunkt, Moment, ich gucke mal gerade, was kommt noch. Halt mal, Entschuldigung, das ist ja ein Umlaufbeschluss, den habt ihr abgestimmt, da hat der Christian sich jetzt aber eingetragen. Ja, das wäre dann nicht richtig an der Stelle. Danke für die Aufmerksamkeit. Okay, Entschuldigung. So, ich scrolle jetzt mal gerade. Okay, wir sind ja quasi fast durch. Das heißt, wir können jetzt hier bei Marina, obwohl das schon abgestimmt und geklärt ist, wenn jetzt niemand was dagegen hat, kurz über mögliche Programmpunkte, möglichen Inhalt sprechen. Möchte sich da jemand zu äußern? Marco, bitte. Also wir haben ja letztendlich 3 Räume. Das heißt, wir können zumindest zu einem Zeitpunkt 3 verschiedene Slots anbieten. Und da war jetzt meine Idee, dass man einfach mal die anderen fragt, ob sie Slots anbieten. Ich hatte mal vor Urzeiten, haben wir mal in der AGÖA darüber gesprochen, dass man mal so einen Social Media Slot oder sowas anbieten könnte. Vielleicht gibt es auch noch andere Ideen. Da wäre halt wichtig, dass man überlegt, ob man das einmal macht oder einmal vormittags, einmal nachmittags, dann wären es insgesamt 6 Slots. Dann sollte für die Gesamtveranstaltung sollte sich der Landesvorstand überlegen, welche einzelnen Punkte da zu besprechen sind und schnell eine TO machen und das eben auch schnell verbreiten. Ich glaube nicht, dass ihr per E-Mail einladen wollt. Ich denke, eine Verbreitung über die NRW-Infoliste mit einem entsprechenden Einladungstext, so wie wir das früher bei den TDPAs gemacht haben, sollte da ausreichen mit noch ein paar Erinnerungen, dass die Leute sich auch als Teilnehmer eintragen und so weiter und so fort. Ja, das ist in erster Linie, ist es so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, was da zu tun wäre, also interne Öffentlichkeitsarbeit. Und ein bisschen im Wiki schauen, ob da Ideen oder Vorschläge kommen. Und das Grundkonzept muss halt stehen, bevor man überhaupt sagt, wir laden jetzt ein. Und man müsste sich nochmal genau überlegen, wen man anspricht. Ja, es ist ein Vorständetreffen. Mein Vorschlag wäre, KV-Vorstände, Büro- und Pressepiraten, die gewählt sind in den VKVs und auch die Beauftragten des Landesverbandes mit einzuladen. Also so nach dem Motto, alle Menschen mit Hut. Ach so, ja, und wichtig, sollte man sich vielleicht auch abgrenzen zu anderen Veranstaltungen, die früher von der PIKO gemacht werden. Ich glaube, es geht hier nicht um Kommunalpolitik und es geht hier auch nicht um die Kommunalwahlen, sondern um andere Dinge. Das sollte man vielleicht auch konkret abgrenzen. Genau. Danke, Marco. ICF, bitte. Ja, ich wollte nur noch mal dran erinnern, da wir ja den Antrag hatten, da der KV Bochum ja nicht mehr so toll ist. Die Veranstaltung aber in Bochum stattfindet, dass es vielleicht auch zur Motivation der noch vorhandenen Menschen in Bochum herangezogen werden könnte, die Veranstaltung, sodass man das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden könnte. Okay, danke für die Anmerkung, aber das überschneidet oder das durchkreuzt ein bisschen die Vorstellung von gerade. Und ich denke auch, wir haben hier einiges organisatorisch zu klären und mit anderen im Land zu besprechen. Und das wäre so ungefähr die Richtung für die Marina. Aber da werden wir auf jeden Fall in den nächsten Tagen nochmal kurz drüber sprechen und dann per E-Mail und Wiki uns weiter mitteilen. Jetzt gibt es noch eine Wortmeldung von Bernd. Ja, vielen Dank. Also, die WAKO hat schon sehr, sehr viel Richtiges gesagt. Das kann ich im Prinzip alles auch so unterschreiben. Da waren viele wichtige Punkte dabei. Ich möchte vielleicht noch ein, zwei Sachen ergänzen. Also erstmal gut, dass wir das in Bochum machen. Ich mag die Menschen dort an Rhein und Ruhr. Das ist ein toller Menschenschlag und es ist super, dass wir dort auch mal zu Gast sein dürfen. Und hoffentlich beim nächsten Mal, oder waren wir ja jetzt im Rheinland, wo es auch tolle Leute gibt. Also wir verteilen das, glaube ich, schon ganz gut. Beim nächsten Mal dann im Münsterland. Wir sollten allerdings, denke ich, ziemlich kurzfristig dann auch Einladungen verschicken, weil viele der Vorstände, der KV-Vorstände, also die früher auch immer mal zu Gast waren, gerade bei so einer Vorstandssitzung, die früher auch selber ihre Vorstandssitzungen im Mumble veranstaltet haben, die tauchen seit langem schon nicht mehr auf. Also allein um das Datum, um sicherzustellen, dass das Datum bekannt ist, dass die Veranstaltung bekannt ist, mit möglicherweise nachfolgendem Programm, aber dass zumindest mal auch schon mal der Termin und diese Veranstaltung selber penetriert wird. Wenn man das erst im nächsten Jahr macht, dann fürchte ich, dann hat man allein mit der Ausrede, ja, das kommt mir alles zu spät, werden dann schon Leute abspringen. Also wir sollten da kurzfristig zusehen, dass wir das Thema auf die Tagesordnung auch bei den Untergliederungen heben. Ja, irgendwie kommt es mir gerade ein bisschen vor, als denkt ihr oder habt das Gefühl, wir haben kurz vor Weihnachten. Also ich war zwar heute auch im Laden und habe Spekulatius gesehen, aber trotzdem ist noch der 8. November. Und wenn jetzt innerhalb der nächsten 7 Tage die Einladung rausgeht und die Info überhaupt, denke ich mal, dann ist das völlig okay und noch nicht nächstes Jahr, weil das ist Mitte November dann. Ich sage jetzt mal vor PPT. Frank, Mitte November ist völlig in Ordnung. Also alles, was wir im November noch schaffen, was wir vor Dezember wegschicken, alles wunderbar. Ich wollte es einfach nur gesagt haben. Ja, schon klar. Okay, Marco nochmal. Ja, ich habe gerade überlegt, wir haben ja den Bundesparteitag übernächstes Wochenende, dass man, also wenn dann bis dahin irgendwie das noch nicht klar ist, dass wir uns da vielleicht mal kurz zusammensetzen. Ich kann auch gerne so einen Einladungstext mal irgendwie in einem Pad vorbereiten oder so. Wie gesagt, ich helfe da gerne, aber ich finde auch, wir sollten da so schnell wie möglich mit nach draußen gehen. Ich bin auch für jede Vorbereitung dankbar. Danke für das Angebot. Ich würde 2 Schritte vorschlagen, nämlich so schnell wie möglich halt den Termin und dass wir das machen wollen. Wir wollen ja auch noch um Vorschläge werben, das heißt also auch noch offen sein für Input. Und der sollte dann halt bis Anfang Dezember kommen. Und dann machen wir da einen Schnitt und schicken die Tagesordnung mit Ihnen raus. Beziehungsweise, das können wir noch besprechen, wann wir das genau machen. Aber Termin und die groben Umstände schnellstmöglich. Und jetzt gibt es noch eine Wortmeldung von Wally. Ja, der Hinweis auf den Bundesparteitag war element wichtig, weil wir können es dort nutzen. Da werden viele Nordrhein-Westfalen sein, aus vielen VKVs und KVs in Nordrhein-Westfalen. Wir können einen Termin bekannt geben und wir können, was weiß ich, eine Postkarte fertig machen oder was auch immer eine Mail, schickt uns eure Ideen, was sollen wir dort alles behandeln. Also sowas in der Richtung. Ja, vor allen Dingen denke ich mal, wird es am Bundesparteitag die Möglichkeit geben, mit Menschen von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. Weil grundsätzlich ist es ja auch ein BPT. Und müssen mal gucken, wie es passt, ob wir da unsere lokalen Aktionen vertreten, wie wir die dann vertreten. Okay, soweit dazu im Moment. Eine Wortmeldung mehr, okay, danke. Dann muss ich jetzt noch irgendwas vorlesen. Die Mitgliedsanträge, bitte um Hilfe. Nein. Muss ich nicht. Auf jeden Fall haben wir... Doch, für die Aufnahme haben wir immer gemacht. Ich dachte, das machst du immer, Marco. Soll ich? Ich meine, das hättest du immer eingesprochen. Daran habe ich mich jetzt orientiert. Ah, okay, ja, ihr habt 4 neue Mitglieder im Landesverband aufgenommen mit der Ticketnummer 298148, 300341, 300720 und 300721. Ja, herzlich willkommen. Danke dafür, Marco. Ich sage das ja auch deswegen, weil Marco eine sehr, sehr angenehme Sprechstimme hat. Hätte auch gut Karriere beim Radio machen können. Ja, das lassen wir so stehen, aber dem möchte ich auf jeden Fall nicht widersprechen. Jetzt wird es hier unten ein bisschen durcheinander, aber wir haben eine Wortmeldung von Eisel. Ich weiß ja, dass ihr die ganzen, die keine KVs haben, die aufnehmen müsst. Das, was ich vielleicht gut fände, weil man freut sich ja über jedes neue Mitglied, dass man eventuell, da wir das ja jetzt unterscheiden können, eventuell den Regierungsbezirk wenigstens mit nennen könnte, sodass man sich freuen darf, in welchem Regierungsbezirk ein neues Mitglied geschaffen worden ist. Das müsste eigentlich intransparent genug sein, als wie das ein virtueller Kreisverband gar nicht weiß, dass er ein neues Mitglied hat. Okay, da würde ich jetzt aus datenschutzrechtlicher Sicht auch kein Problem sehen, den Regierungsbezirk zu nennen. Das kann man ja vielleicht mal aufnehmen, gucken, ob wir das irgendwie vielleicht dann dazu schreiben können. Nächste Mal. Darf man so frei sein zu sagen, dass es diesmal gemischt war aus verschiedenen Regierungsbezirken? Wenn du das so weißt, ich habe es mir nicht gemerkt. Ja. Doch, ich habe es mir angeschaut. Okay. Okay, dann haben wir jetzt unter Sonstiges hier noch etwas stehen. Und ich muss jetzt mal grundsätzlich sagen, ich würde mir wünschen, wenn wir hier in der Vorbereitung der Tagesordnung noch ein bisschen besser zusammenarbeiten. Ich sehe da aber Möglichkeiten und das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich habe nämlich zum Beispiel 2 Punkte, also selber ein Ticket gemacht, gestern aber auch erst, gestern Mittag. Die haben wir jetzt gar nicht mehr besprechen können in der Vorbereitung der Tagesordnung. Die stehen jetzt hier auch nicht drauf. Und dafür stehen andere Sachen drauf, die auch nicht besprochen waren. Und ja, das ist irgendwie, ich finde eigentlich ganz immer gut, wenn wir eine Tagesordnung haben, wo einfach Dinge draufstehen, die wir hier zusammen vertreten oder so. Weil jetzt bitte derjenige, der das hier hingeschrieben hat, dann bitte ich jetzt mal darum, das Sonstige vorzustellen. Ja, also das unter Sonstiges, ich kann ja mal kurz sagen, wie das mit der TU zusammen. Dein Ticket, was du gemacht hattest, das hast du zwar, ich sag mal, fristgemäß eingereicht. Wir sagen ja immer, 24 Stunden vor Beginn der Sitzung sollten die ja da sein. Du hast es aber in der Queue Vorstand gelassen. Deswegen ist das, glaube ich, für Vaku und Isan war es dann nicht mehr sichtbar, war es nicht sichtbar gewesen, das in die TO aufzunehmen. Stand dir aber frei, das noch umzusetzen oder selber noch hier einzufügen. Der ist offen. Was ich gemacht habe, ist, ich habe ein altes Ticket von 2014, was ich noch im RT gefunden hatte, habe ich mal einfach in die Sitzungskommission geschoben. Damit dann auch sichtbar dann auch für unser LAFO-Team, die das dann auch dann unter Sonstiges in die Sitzung eingereiht haben. Okay, gut, unter Sonstiges finde ich das auch gerechtfertigt, können wir auch gerne drüber reden auch. Ich stelle mal kurz vor, das ist ein Ticket, das ist mal von Udo Pütz an Vorstand Ed geschickt worden, in, wie gesagt 2014 sogar noch. Und zwar ging es um die Idee einfach einer Ehrung sich verdient gemachter Piraten. Als Beispiel hat er dort 2 alte Vorstände genannt, die ja, ich glaube sogar 2012, als ich damals noch beigetreten bin, sogar tatsächlich noch Vorstand waren. Also aus heutiger Sicht würde ich den beiden, also gemeinsam jetzt nicht denen jetzt eine Ehrung geben wollen, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung. Beziehungsweise einen von beiden auf alle Fälle nicht. Also Einzelheiten kann ich mir auch sparen. Aber im Grunde geht es aber grundsätzlich darum, weil ich die Idee nicht schlecht fand, einfach mal zu sagen, wir haben ja jetzt jemanden, der sich mal, keine Ahnung, sich mal wirklich verdient gemacht hat und dem einfach mal wirklich einen Verdienst geben. Als Vorschlag wurde gegeben, die goldene Augenklappe am Band, finde ich witzig, aber nicht angebracht. Da sollten wir mal auch grundsätzlich mal drüber überlegen, ob wir da was machen können und wenn ja, was wir da machen können. Also ich selbst habe jetzt aktuell keine Idee, weil eine goldene Augenklappe am Band finde ich aber auch doof. Okay, ich halte mir mal zu. Jetzt kommt eine Wortmeldung von Ernst, bitte. Ja, danke. Ich will hier solche Themen nicht kleinreden. Die haben sicherlich ihre Berechtigung und sollte man auch nicht einfach so mal nonchalant vom Tisch wischen. Mit dem Hinweis oder mit der Phrase oder Aussage, ja, haben wir nichts Wichtigeres zu tun. Also, ich glaube, der Bund macht im Augenblick oder da gibt es, glaube ich, jetzt das Verfahren nach 10 Jahren oder mit 10 Jahren Mitgliedschaft, gibt irgendwie besondere Erwähnung oder besonderes Anschreiben oder ich weiß nicht was, irgendwas machen die da, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir anders. Wenn jemand dafür eine Idee hat, die sofort einschlägt und wo jeder sagt, ja, okay, so können wir das machen und das ist ein gutes Verfahren, dann habe ich da kein Problem mit. Ich weiß, dass bei uns hier kommunal im Rat seit ungefähr 15 Jahren darüber diskutiert wird, wie man ehrt, warum man ehrt, mit welchen Regularien man ehrt und mit welchem Umfang man ehrt und wen überhaupt und ach Jesus. Das ist ein Thema, bei dem man sich totreden kann. Und deswegen sage ich, wenn jemand sofort eine Idee dafür hat, alles klar, kein Problem. Ansonsten müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht auf diesem Kriegsschauplatz verzetteln. Also ich erspare mir jetzt hier die ganzen Einzelheiten, die da möglicherweise zu Diskussionen führen könnten und so weiter und so fort. Die kann sich jeder selber an 5 Fingern abzählen. Das wäre nicht der Punkt. Okay, danke Bernd. Buddy, bitte. Ja, ich stimme da einfach nur Bernd zu. Okay, das hört sich immer scheiße an. Im Bund gibt es Bestrebungen, Leute zu ehren, die ihr 10. Jubiläum zum Beispiel in der Partei haben. Die Kostendiskussion war aber auch schon dabei. Was kostet das alles? Weil wir werden in den nächsten Jahren reichlich Leute haben, die 10 Jahre in der Partei sind. Also Bernd hat recht und ich finde das nächste Thema viel spannender. Okay, Helder, bitte noch. Ja, ich möchte das auch nicht in Konkurrenz setzen mit der Bestrebung vom Bund, beziehungsweise es war ja, glaube ich, eine gemeinschaftliche, also aus dem Verwaltungstreffen kam, glaube ich, diese Idee und die ist, glaube ich, auch schon durchgesetzt. Weil ich meine, ich finde, klar, ne, jemand, der 10 Jahre in der Partei ist, der kann gerne geehrt werden, finde ich auch ganz gut, ist eine tolle Sache. Aber ich finde es auch natürlich auch denjenigen auch ehrenswert, der sich in 2 Wahlkämpfen es geschafft hat, einen kompletten Kreisverband alleine mit, also einen kompletten Kreis zu plakatieren oder sowas. Selbst das ist für mich auch ehrenswert. Wenn derjenige nur 3 Monate in der Partei ist, kann man den trotzdem ehren. Oder wenn er gar nicht in der Partei ist sogar noch. Also ich denke mal, dass jemand, der sich für die Partei, wenn ich das so sagen darf, da sich richtig ins Zeug legt, dem sollte man auch mal irgendeine Wertschätzung geben können. Und das war so eine Idee gewesen, wenn es tatsächlich nur der orangene Kugelschreiber ist. Ja, ich wollte eigentlich auch mal was dazu sagen, aber Bernd, du hast jetzt abgemeldet. Ja, es passiert das, was ich befürchtet habe, sondern jetzt doch das Ganze in epischer Breite diskutiert. Also, eine Ehrung ist natürlich immer auch eine Motivation für den Einzelnen. So, und das ist wichtig. Also ich will jetzt nicht sagen, deswegen hatte ich meinen vorigen Beitrag damit auch eingeleitet. Das soll man halt eben auch nicht kleinreden oder kleiner machen, als es in Wirklichkeit ist. Motivation, gerade in unserer Situation, für den Einzelnen auch, ist wichtig. Aber Ich halte auch das für eher ein zentrales Thema für eine, die Frage der Motivation, wie wir damit umgehen etc., was wir tun können und so weiter, für eine Frage der unserer Klausur. Okay, dann schreibt das jemand TM auf die Tagesordnung. Es gibt eine Wortmeldung von Vaco, aber jetzt sage ich mal einen Satz vorher. Dieses Ticket ist ja sehr alt und hat in dieser Historie irgendwelche Ursachen, die weiß ich jetzt nicht mehr. Mir ist wichtig, neben einer Ehre, dass wir, wenn aktuell was passiert, wenn aktuell ein LPT organisiert wurde, da alles gut gelaufen ist, das zum Beispiel direkt danach zu sagen an die jeweils Beteiligten und das auch in einem kleinen Maß bei kleinen Dingen, die gut gelaufen sind oder überhaupt gelaufen sind, sowas zu erwähnen, möchte da nicht Dinge auflaufen lassen, um dann mal einen großen Ehrenbutton zu geben. 10 Jahre ist eine feste Größe oder überhaupt eine Jahreszahl ist eine feste Größe, die man messen kann. Ist auch eine super Idee. Ja, aber schnell und gut nicht vergessen, dass viele Leute hier immer wieder viel Gutes tun und das dann auch erwähnen, das fände ich wichtig. Vaco, Entschuldigung, bitte jetzt. Ja, kein Problem. Nur 3 Anmerkungen. Also früher wurde das, zum Beispiel kann man das im Wiki machen, solche scherzhaften, aber liebgemeinten Ehrungen verleihen. Ich weiß nicht, ob Wiki nochmal wieder aktuell wird in dieser Partei. Ich finde das schön. Ich fände es gut, wenn ihr euch vielleicht in der Klausur ein paar Gedanken darüber macht und würde das durchaus auch als ein Thema auf der Marina NRW sehen, damit sich da noch mehr Leute an der Diskussion beteiligen können. Okay, Vaco, nehmen wir dann auch auf. Das Stichwort gerade an der Diskussion beteiligen nehme ich jetzt auch mal auf. Das betrifft die ja noch recht große Menge an Zuhörern, die wir hier haben, die natürlich auch immer gerne sich jetzt hier einbringen können. Aber damit schließen wir diesen Punkt und kommen zu einer Anfrage. Da gibt es auch eine Ticketnummer, auch unter sonstiges 304019. Da geht es um eine Anfrage aus dem Bund. Und zwar soll da der OTS Presseverteiler. Ach so, Entschuldigung, da kommt einer. Antragsteller. Jetzt bitte. Du kannst ruhig vorstellen. Ich sag danach im Anschluss was. Ich habe den ja nicht geschrieben, dann sag du doch ruhig. Ja gut. Also ja, es geht um OTS. Ihr habt, also im Grunde ist es eine Anfrage nach Mitfinanzierung. Ihr habt ja vielleicht schon von der Aktion Mein Abgeordneter hetzt gehört, zum Beispiel in der FAZ oder in der Welt oder anderen überregionalen Zeitungen, in die wir jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr reingekommen sind. Und durch dieses Tool haben wir es geschafft, wieder ein bisschen in die Bundesöffentlichkeit zu kommen. Also das Ding ist, wir haben ein Angebot ausgehandelt mit der Firma dahinter, die über Umwege ein bisschen zur dpa gehört. Aber alleine als Landesverband können und wollen wir das nicht stemmen. Deshalb wollen wir das mit allen anderen Landesverbänden und auch vielleicht dem Bundesverband zusammen finanzieren und nutzen. Und jeder würde da seinen eigenen Zugang kriegen. Also im Prinzip, was ist OTS? Naja, also jeder von uns schreibt Pressemitteilungen oder Blogbeiträge oder was auch immer und sendet die auch an Journalisten, damit die mitkriegen und vielleicht auch auf ihren Portalen veröffentlichen. Aber man sieht ja, dass es nicht so klappt, weil die Mails gerne mal ignoriert werden oder welche Gründe auch immer. Das liegt ganz einfach daran, dass Journalisten im Prinzip nur in dieses Tool reinschauen, in dieses OTS-Tool. Also wenn ihr das auf eure Homepage draufpackt, das liest niemand. Wenn ihr das in Presseverteiler reinpackt, das liest im Prinzip auch niemand. Der Trick dabei ist, dass man das alles über dieses OTS laufen lässt. OTS ist so eine Art Newsfeed für Pressemitteilungen. Das hatten wir früher auch mal vom Bundesverband aus. Und damit sind wir dann ganz gut gefahren, aber wir wollen es jetzt noch besser machen. Das bedeutet, man kann dort in diesen Feed seine Pressemitteilungen reinpacken. Journalisten lesen es dann in der Regel auch. Also wir haben sogar Statistiken, dass es ziemlich oft gelesen wurde. Und ihr habt ja gesehen, dass wir, wie erwähnt, schon wieder bundesweit in den Nachrichten waren, was wir ohne dieses Tool nicht geschafft hätten. Also dieses Tool ist für eine Partei eigentlich und jetzt vor allem im Europawahlkampf unerlässlich. Und deshalb wollten wir als Landesverband Baden-Württemberg euch fragen, als Landesverband Nordrhein-Westfalen, ob ihr euren Teil dazu beitragen wollt. Okay, danke jetzt für die Vorstellung. Jetzt gibt es eine Wortmeldung von Bernd. Ich würde gerne vorab eine Frage stellen, Entschuldigung sagen. Und zwar, was die, du sagtest, jeder kann da einen Zugang bekommen, wie der Landesverband. Wäre das dann so ein Zugang zu einem gemeinsamen Konto oder wäre dann praktisch eine Meldung, die man jetzt hier von NRW abgibt, auch markiert mit Herkunft Piraten NRW? Jeder Landesverband kriegt seinen eigenen Zugang und dementsprechend auch seinen eigenen Feed. Wir versuchen aber auch später durch einen Antrag noch den Bundesfeed mit zu bedienen. Also das bedeutet, wir werden 16 Landesfeeds und, einrichten und den einen Bundesfeed weiter betreiben. Den gibt es noch, aber der ist halt inaktiv und wir wollen den dann wieder aktivieren. Okay, danke für die Antwort, Bernd. Und dann war gerade noch jemand, der gerade wieder verschwunden ist. Aber Bernd, bitte. Ja, danke. Also ich habe da ein paar Fragen und Anmerkungen dazu. Also ich wundere mich so ein bisschen, dass ihr das macht in Baden-Württemberg. Also gut ist das überhaupt, dass man sich überhaupt kümmert. So, das erstmal, das ist schon mal das Gute. Dafür erstmal ein großes Lob, ja, gut gemacht. Aber die Frage ist, warum macht ihr das? Warum macht es nicht der Bund? Also normalerweise ist es ja ein Thema, was ich sag mal, rein instinktiv, so bauchtechnisch würde ich das so in der Öffentlichkeitsarbeit im Bund irgendwie ansiedeln, weil, ne, wenn das Flatrate auch noch für alle ist, dann ist es ja eigentlich ein Bundesthema. So, das ist mal das Erste. Das Zweite ist, ich war mal eine ganze Weile selber am DPA-Ticker. Da kommen ungefähr alle 5 Sekunden irgendwelche Meldungen durch. Also das geht quasi laufend, permanent. Das hört auch gar nicht auf. Ja, und jetzt soll man natürlich auch nicht irgendwie sich so der Illusion hingeben, wenn du diesen Zugang hast oder diese Verteilmöglichkeit per OTS, ja, dass dann jeder Scheiß, den, ich sag's mal ganz brutal, jeder Scheiß, den irgendein KV in irgendeinem LV abseit, ja, dass der tatsächlich auch irgendwie in die Heute-Nachrichten kommt oder so. Nach wie vor wählen die Redaktionen aus, ja, und dann werden sie halt noch mit ein paar Meldungen mehr totgeschlagen, ja, aber wenn der Inhalt nicht taugt, also nicht irgendwie überzeugend ist, was er ja bei dem Portal eindeutig war, gar keine Frage, ja, dann hilft dir auch eine Flatrate oder ein Zugang dazu nicht. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also man glaubt dann immer, man kauft sich damit tatsächlich die Öffentlichkeit. Dann würde mich halt auch mal interessieren, warum der Bund das halt nicht weiterverfolgt hat. Wenn wir da mal drin waren, ist ja die Frage, warum haben sie es nicht weitergemacht, wenn es sinnvoll ist und so weiter. Ich habe immer ein Problem damit, überstürzt Kohle auszugeben und dann nachher doppelt enttäuscht zu sein. Ich würde die Frage an Welzheimer Pirat weitergeben, bitte. Ja, ich beantworte die Frage so gut ich es kann. Es stimmt, der Bund hatte damals OTS gebucht aufgrund unserer Festanstellung von Pascal Hesse. Also Empfehlung, jemand, der sich deutlich mit Presse auskennt. Dahingehend gesagt auch, dass uns empfohlen wurde im Landesverband Baden-Württemberg bei dem Thema Mein Abgeordneter hetzt. Von der Stuttgarter Zeitung, die uns empfohlen hat, wir sollen diese Nachricht auf jeden Fall auf dem Presseportal veröffentlichen. Sie wird auf jeden Fall auch ankommen. Es stimmt, eigentlich sollte das Thema der Bund übernehmen. Der Bund hatte damals einen 7-monatigen Vertrag, so wie wir das dann wahrscheinlich auch abschließen werden, also bis zur Wahl und kurz danach, hat es damals nicht weitergemacht, weil es für ihn allein zu teuer ist und es wurde finanziert aus dem Budget, das die Länder damals für den Wahlkampf überwiesen haben. Danach war natürlich die Finanzierung nicht mehr gesichert und die Verträge, die wir abschließen, laufen automatisch aus. Der Bund hat sich da nicht mehr gekümmert. Die dpa-Tochter Presseportal hat damals dann oder hat während der Zeit, wo wir die Nachricht veröffentlicht haben, für meinen Abgeordneten, hat es den Bund auch kontaktiert mit einem entsprechenden Angebot. Unsere noch im Amt befindliche politische Geschäftsführerin wurde da kontaktiert. Die hat wohl am Telefon meines Kenntnisstands nach von der dpa aus gesagt, sie hat das zur Kenntnis genommen und derzeit kein Interesse an diesem Thema. Und wir sehen es als sinnvoll, es stimmt, die Kritik stimmt, es soll nicht, das OTS ist nicht dafür geschaffen, dass man Pressemitteilungen veröffentlicht, die zum Beispiel einen Ort oder einen Kreisverband betreffen. Es geht quasi los bei Themen, die Landesverbände betreffen und Bundesthemen sind. Deswegen soll es eigentlich auch so sein, dass man dort nicht Pressemitteilungen veröffentlicht, wie in der Stadt Stuttgart ist die Bushaltestelle X blöd und wir möchten dann Bushaltestelle A, sondern es soll ausschließlich um Landes- und Bundesthemen gehen, die veröffentlicht werden sollen. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, meines Erachtens das Tool zu nehmen, was auch dahin vorgeht, weil wir einfach mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten bei uns gesprochen haben, die zumindest natürlich das Tool wohl ausgehender nutzen, wie das bei anderen Verlagen aussieht, weiß man nicht. Man muss sagen, es sind insgesamt ja 3.980 Euro und wenn man es grob durchrechnet, die Wahrscheinlichkeit ist schon viel größer, dass was abgedruckt wird. Damals haben wir auch eine Pressemitteilung beim Bund eingereicht, die dann veröffentlicht wurde. Also es war eine baden-württembergische Pressemitteilung zum Thema Abgeordnetenbezüge, die dann auch in Berlin abgedruckt wurde, weil wir die einzigen waren, die das Thema kritisiert haben. Es muss natürlich, wie vorrangig schon gesagt, auch natürlich Qualität beinhalten. Also es darf keine Müllpressemitteilung sein. Okay, danke für die Erläuterung. Dass es keine Müllpressemitteilung sein darf, das denke ich mal, versteht sich von selbst. Es wird jetzt keiner glauben, dass man sich automatisch das heute schon damit einkauft. Und da muss Qualität hinterstecken. Danke nochmal für die Erläuterung, dass es ab Landesebene aufwärts und Bundesthemen betreffen soll. Würde ich auch so sehen. Jetzt war die ganze Zeit Eiself da und dann gibt es nochmal, wenn ich das richtig gesehen habe, auch nochmal Bernd, der sich gemeldet hat. Ich habe nur zwei ganz kurze Hinweise. Erstens, ist der Preis eigentlich für die gesamten 7 Monate oder pauschal pro Monat? Der Preis ist für die 7 Monate und der Vertrag läuft automatisch aus. Okay. So, dann ist das schon mal geklärt. Und das zweite ist, ich habe es jetzt ins Pad in die Kommentare gepostet. Nur als Hinweis, da es wirklich zentral ja gemacht werden soll, also für alle 16 Landespressen. Ich möchte euch nur darauf hinweisen, dass alle Großredaktionen nicht mehr mit OTS, sondern mit dem Listening Center jetzt zusammenarbeiten. Das heißt, das wird zwar gefüttert, der Anbieter sitzt in Köln und ich habe auch schon den Kontakt gemacht, ob man nicht, weil dort kann man auch direkte Anträge stellen. Das ist ein komplett neues Verfahren, was seit Sommer diesen Jahres in allen Großredaktionen verwendet wird, wo auch wirklich geguckt wird, welches Thema ist im Netz, was ist im Facebook, was ist in Twitter oder sonst was, was wird hochgepusht. Man sollte eventuell als Bundesinitiative wirklich sich auch mal abklären, ob das nicht sinnvoller wäre, direkt mit den Redaktionen zu sprechen, wenn nachher diese Qualität auch wirklich gewährleistet ist. So, wie gesagt, die Kontakte sollen auf dem Bundesparteitag, wird eventuell auch jemand kommen, der dann mit dem Neuen irgendwo spricht. Aber ich wollte es auch nur euch erwähnen, weil ich habe mich mit der RP, mich darüber unterhalten, wie gut eigentlich OTS wirklich ist und wie die Großredaktion arbeiten. Ich kann aber euch gerne auch den Link zukommen lassen, weil die haben jetzt im Sommer den Preis dafür gekriegt. Ja, ja, ganz kurz dazu. Das ist in dem Sender ein von Google gefördertes Projekt, gemeinsam mit der RP Online. Aber es ist ein guter Hinweis. Ich würde mir das gerne auch mal anhören. Genau, und kurze Ergänzung, das betrifft mehr auf das Reinhören, was ist gerade im Netz los. Und ich denke mal nicht, dass jetzt von Sommer bis jetzt dpa einfach auf dem Abstellgleis landet. Aber Bernd, du hattest noch eine Frage. Ja, vielen Dank, Einzelf. Das war sicherlich auch ein wichtiger Hinweis. Das ist halt immer das Problem, wenn man selbst in bester Absicht dann möglicherweise ein bisschen überstürzt handelt. Also das Thema ist wichtig, zweifellos. Und dafür brauchen wir auch eine Lösung, eine Idee. Vor allen Dingen auch, ihr habt das zu Recht ja angemerkt, vor dem Hintergrund der Europawahl nächstes Jahr. Ich finde persönlich 7 Monate jetzt nicht besonders lang. Also das erstmal grundsätzlich zu dem Angebot. Wenn das so der Standard ist, okay. Aber nichtsdestotrotz so. Wir reden über Nettopreis, wir kommen brutto bei 4,6 raus. Für uns ist der Bruttopreis von Bedeutung, da wir eh keinen Vorsteuerabzug haben. Deswegen ist für uns, also die Mehrwertsteuer ist auch tatsächlicher Aufwand. So, das erstmal grundsätzlich. Ich würde vorschlagen, ich würde mich dem nicht verschließen, ich würde mich aber einem Schnellschuss verschließen wollen. Ich würde vorschlagen, wir haben in 2 Wochen Bundesvorstandswahlen. Da wird aller Voraussicht nach, so die Partei nicht aufgelöst wird, haha, ein neuer Bundesvorstand gewählt und so nach meinem Empfinden auch alles, was das Thema Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit und so weiter angeht, auch neu bestückt werden. Ich halte das Thema Feeding, Newsfeeding, halte ich dort für richtig aufgehoben. Seid mir nicht böse. Ja, aber mindestens mal sollte eine Kommunikation mit den dann zuständigen Gruppen und Arbeitsgemeinschaften passieren. Von daher würde ich mir wünschen, ihr würdet das Thema schieben, ja, über finanzielle Beteiligung, wie die dann insgesamt aussieht, wer den Hut dabei auf hat und so weiter und so fort, würde dann tatsächlich auch mit einem neuen Bundesvorstand gesprochen werden müssen. Das halte ich für die sinnvollste Lösung für dieses Thema. Bernd, danke dafür. Ich hätte das noch erwähnt, dass wir den Bundesparteitag haben und da nochmal die Möglichkeit haben, zu sprechen, beziehungsweise tatsächlich wir ja ein neues, denke ich mal, Bundesteam bekommen. Und die müssen ja auch irgendwo mit im Boot sein. Gibt es jetzt gerade zu dem Punkt von euch beiden noch eine Rückmeldung oder noch etwas zu sagen? Ich weiß nicht, wie das Timing auch mit den anderen oder was überhaupt für ein Timing vereinbart worden ist bezüglich des Angebots. Ja, ich gebe dem grundsätzlich vollkommen recht. Moment. Also ich gebe dem Thema ganz grundsätzlich recht, der Bund und der neue Bundesvorstand und auch andere Gruppen, die vielleicht jetzt noch vielleicht nicht viel davon gehört haben, müssen kontaktiert werden, sollen auch einbezogen werden. Wir schließen das ja auch nicht aus, dass wir sagen, wenn ein Landesverband nicht zahlt, darf er es nicht nutzen, so sind wir jetzt auch nicht. Oder wir sagen jetzt nicht, wenn der Bund nicht zahlt, dann darf er es nicht nutzen, das wäre völliger Quatsch. Ich sehe es aber so, dass wir, wenn man anguckt, hinsichtlich der Europawahl, wir haben ein Problem, wir haben ein Zeitproblem, das haben wir Piraten auch immer. Man kann natürlich sagen, jetzt sind wir wieder recht überschlagen. Aber das Landespresseteam Baden-Württemberg hat damals den Antrag an den Landesvorstand geschickt und es hat sich schon ewig gezogen, dass wir an dem Punkt sind, wo wir heute sind. Und es gab ja auch schon vorher immer die Kontakte zu unserer politischen Geschäftsführerin, auch von der dpa aus, und es hat sich einfach nichts bewegt. Ich sehe die Gefahr, dass wir wieder in eine Endlos-Diskussion geraten, wo wir viel reden, aber nichts machen. Das Angebot, das Baden-Württemberg momentan hat für seine Flatrate, das läuft nächste Woche am Donnerstag spätestens aus. Bis dahin wird der Landesvorstand Baden-Württemberg womöglich, vermute ich mal, so selbst dann entscheiden, je nach Zusagen von einzelnen Landesverbänden, ob sie es buchen oder das Angebot dann ablehnen werden. Und man muss sagen, wir haben uns eigentlich recht lang schon mit OTS beschäftigt, da wir damals ja auch mit Pascal Hesse zusammen am OTS gearbeitet haben und auch die baden-württembergischen PMs dort eingesetzt haben. Ich würde euch empfehlen, nehmt einen Betrag X in die Hand, der muss nicht groß sein, beteiligt euch an einem gemeinsamen Projekt. Ich glaube, es ist ein gut eingesetzter Preis, wenn viele mitmachen, bekommt ihr natürlich auch Betrag X zurück, es zahlt nicht einer mehr, wenn man die Kosten gedeckt hat, wird es dann aufgeteilt und ihr bekommt Geld natürlich wieder zurück. Ich appelliere an euch, macht einen Entschluss und wartet nicht zu lange, dann ist die Europawahl vorbei und wir haben eine neue Chance verpasst. Ich möchte auch nochmal betonen, dass es sich nicht um einen Schnellschuss handelt. Wir sind, wie er gerade schon gesagt hat, relativ lange schon dran. Das Angebot läuft nächste Woche aus und wenn wir das noch verschieben, das läppert sich dann halt wieder die ganzen Verschiebungen und dann sind wir irgendwann mal wieder so nah an der Europawahl dran, dass es sich gar nicht mehr lohnt. Ja, okay, danke nochmal für den Appell. Also grundsätzlich zum Antrag, ich würde auch vorschlagen, erstmal sind wir hier bei Sonstiges, wir diskutieren das hier. Dass der Bund mit einbezogen wird, denke ich mal, ist wichtig. Trotzdem finde ich auch richtig von unserer Seite, dass wir uns jetzt gleich auch nochmal unterhalten über einen Betrag. Machen wir vielleicht außerhalb der Sitzung, so dass wir das bis nächste Mal letztens irgendwo haben. Also, dass wir schon mit etwas reingehen können, wenn wir das nächste Mal darüber sprechen, mit einer Entscheidung von unserer Seite. Jetzt gab es aber noch zwei Wortmeldungen hier aus dem Vorstand. Das war zuerst Bernd und dann Bali. Ja, danke. Also, nicht falsch verstehen. Also, ich möchte euch da nicht hängen lassen. Es geht, darum geht's nicht. Ich finde so Drucksituationen, ja, jetzt muss das aber bis nächste Woche entschieden werden. Da bin ich grundsätzlich taub auf dem Ohr, ganz ehrlich. Also, die wollen was verkaufen, die wollen Umsatz machen, die werden auch noch ein Angebot danach haben. Und die werden auch noch ein Angebot im nächsten Jahr haben zur Not, ja. Das ist so bei Unternehmen. Das ist so bei Umsatz und bei gewinnorientierten Unternehmen ist das so. Da lasse ich mich erstmal wenig von beeindrucken, sage ich euch ganz ehrlich. Und dann sage ich nochmal, also im Augenblick konstituiert sich ja gerade auch die Forschungsgruppe Wahlen, hätte ich gerade gesagt, die Forschungsgruppe Europawahl. Also ich weiß nicht, ob die jetzt mittlerweile ihre endgültige Form schon angenommen hat, aber auch da gibt's ja noch Leute, die in Richtung Europawahl, sagen wir zumindest mal konsultiert werden sollten oder ein Mitspracherecht haben, ja. Auch da würde ich mir wünschen, dass die mit einbezogen werden. Ich weiß nicht, warum das jetzt so eine Hetze sein muss. Ich kann es nachvollziehen, wenn er sagt, ja, das Thema liegt bei uns schon, keine Ahnung, was 3 Monate auf dem Tisch und der Landesvorstand ist nicht zu Potte gekommen. Ja, alles richtig. Ich sage es nochmal, in 2 Wochen gibt es einen neuen Bundesvorstand. Da ist dieses Thema richtig aufgehoben. Mir fehlt das Verständnis, warum da jetzt so ein Druck aufgebaut werden muss. Zumal, habt ihr denn gerade irgendwie ein Thema in der Pipeline, was unbedingt nächste Woche rauslaufen muss oder wie? Ja, aber da können wir noch nichts zu sagen. Also in 2 Wochen oder vielleicht. Nicht unbedingt ein OTS-Thema, es geht einfach nicht um Druck, aber wenn ich mir die ganze Situation so angucke, in 2 Wochen kommt ein Bundesvorstand, der wieder 2 Wochen braucht, bis er das eventuell entscheidet, dann wieder irgendein Landesvorstand nochmal 2 Wochen braucht, bis er entscheidet, ob er da mitmacht, weil er da Geld dafür ausgeben muss, weil der Schatzmeisterclub noch kein Budget auf dem Bundesparteitag eventuell entschieden hat. Bei Piraten dann ist müsst halt ihr immer die richtigen Leute in den Bundesvorstand wählen. Ja, das ist ein ganz anderes Thema. Also wenn das alles durcheinander geht. Darf ich ganz kurz? Wir möchten euch nicht unter Druck setzen. Wir geben euch die Möglichkeit, heute oder im Lauf bis Wochenende, keine Ahnung wann, wenn ihr eine Entscheidung habt, habt ihr die. So haben wir es in den Antrag reingeschrieben. Wer sich beteiligen möchte, vielen Dank. Wer sich nicht beteiligen möchte oder später beteiligen möchte, auch vielen Dank. Ich vermute, dass wenn halt genug die derzeit anderen Landesverbände, so wie es aussieht, mitziehen, dann wird es vermutlich, denke ich mal, wohl unterschrieben. Ich weiß nicht, was Bayern jetzt halt schlussendlich dann voll entschieden hat. Aber ich hoffe, ihr werdet dann in naher Zukunft dann auch eure Entscheidungen dann treffen. Okay, vielen Dank nochmal dafür. Ich möchte mal ganz kurz einhaken, dass ich jetzt das nicht so sehe, dass hier ein Druck aufgebaut wird. Bernd, erstmal liegt der Antrag hier oder die Info gibt es schon ein paar Tage. Ich weiß nicht, ob du das übersehen hast. Wir hätten auch vorher nochmal darüber reden können. Jetzt steht es halt hier auf der Tagesordnung, jetzt sprechen wir jetzt darüber. Also das ist ja auch nicht ein unbekanntes Tool. Das ist auch schon mal benutzt worden. Und die Zeit bis Mai, die läuft halt jeden Tag. Das ist vielleicht der Druck, der hier ist. Ansonsten würde ich sagen, ganz klar ist jetzt nicht Bedingung, dass wir hier heute jetzt gleich darüber abstimmen. Aber das ist ganz klar eine Sache von den nächsten Tagen. Mal unabhängig jetzt davon, wann euer Vertrag in Bavü ausläuft. Wir müssen aber jetzt hier, wir haben November, wir müssen einfach zu Potte kommen mit der Überlegung, wie kommunizieren wir, wie kriegen wir halt unsere Infos verbreitet. Nicht nur unsere, sondern ich sehe auch ein bisschen Unterstützung für andere Landesverbände hier, aber darüber sollten wir nochmal an anderer Stelle sprechen. Jetzt möchte ich nicht so viel reden, es hat hier Wortmeldung gegeben von Bali und von Basti. Reihenfolge weiß ich jetzt gerade nicht. Ich wollte Basti eigentlich den Vortritt lassen, weil er sich schon mehrfach gemeldet hat, aber er hat sich jetzt stumm gestellt. Deswegen. Aha. Ja, jetzt ist er da. Ja, ich lasse dir den Vortritt, Basti. Ich danke dir, Bali. Irgendwas ist, ich bin mobil online, egal. So, ich dachte erst, dieses OTS wird jetzt Allheilmittel, auf das wir gewartet haben. Jetzt habt ihr gesagt, das wäre 2017 schon benutzt worden in Kombination mit einem professionellen Pressespecher. Das war ja bekanntermaßen nicht so erfolgreich. Trotzdem würde ich mich im Laufe, wenn wir nach der Sitzung oder den nächsten Tagen auf irgendwie einen kleinen Betrag, ich sage einfach jetzt 500 Euro, verständigen würde, schließe mich aber gleichzeitig auch Bernd an. Wir sollten nicht die 2 Wochen warten bis zur Bundesvorstandssitzung. Das war das wirklich ein Gesamtkonzept mit irgendeiner SG-Besse oder AG Öffentlichkeitsarbeit, Bund oder sonst irgendwas irgendwie zusammenfinden sollte, damit da eine klare Linie drin ist. Danke. Wunderbar. Darf ich jetzt meine Wortmeldung ausführen? Bitte. Also, fast das Gleiche. Selbstverständlich ist das eigentlich Bundessache, sich da also deutlich zu präsentieren. Die Frage ist jetzt, mit welchem Betrag wir eventuell dort einsteigen. Wollen, können, sollten, wie auch immer. Und es fehlt uns der nötige Input an guten Meldungen. Ja, also das, was die Baden-Württemberger gemacht haben, das steht außer Frage, war genial, war gut. Mein Vorschlag ist, um das mal so abzuschließen, ich würde jetzt eine Zusage über 500 Euro machen würden, mit denen wir uns beteiligen. Was mir fehlt von den Antragstellern ist, welche Landesverbände haben überhaupt schon signalisiert, dass sie dabei wären? Und das mit dem Bund müssen wir abwarten. Und ich sehe, ich sehe genau das Problem. Ihr habt gesehen, wie lange das bei uns dauert, bis wir uns zusammengefunden haben. Das wird im Bund nicht anders sein. Die werden noch bis kurz vor Weihnachten brauchen, um sich überhaupt zu committen. So, das ist mein Vorschlag zu diesem Ding. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt dazu was sagen wollt. Ich glaube, der Christian hatte noch eine Wortmeldung. Ist nicht unbedingt notwendig, jetzt zu wissen, wer da überall schon zugestimmt hat oder sowas. Weil ich sehe, grundsätzlich, ich habe es ja so wahrgenommen, dass Baden-Württemberg das sogar alleine machen würde, weil sie gute Erfahrungen damit gemacht haben. Das würde ich nicht wollen, dass sie das tun. Wer hat jetzt noch mal eine Wortmeldung? Ich glaube, der Christian stand da noch drin. Hat sich in dem Fall erledigt, weil meine Frage darauf ausgegangen wäre, was denn die einzelnen Bundesländer dazu sagen, wenn denn gesagt wird, das soll ja von allen getragen werden. Ja, die können, die wollen. ISF, bitte. Ja, ich wollte euch nur noch mal daran erinnern, also so wie das jetzt die beiden Baden-Württemberger vorgestellt haben, wir sprechen über eine Pauschalsumme von 4.600 Euro für 7 Monate für 17 Bundesländer. Das unterscheidet schon das alte OTS, wo nur einer einen Zugang hatte, nämlich der Bund, und jeder durfte bitte machen. So, wenn dieser Vertrag gültig ist, würde nach der jetzigen Regelung, der Bernd kann mir widersprechen, würde das einen Monatsbeitrag von 660 Euro ausmachen, Pi mal Daumen für die 7 Monate. Würde bedeuten, bei dem normalen Verteilschlüssel wären das gerade 50 Euro pro Landesverband. Selbst wenn wir die reichen Landesverbände noch sind und das neue, den alten Schlüssel ranziehen, sind das maximal 100 Euro im Monat, würde also 700 Euro sein, die der Landesverband tragen müsste. So, wenn alle mitmachen. So, und ich glaube, der Landesverband könnte im Umlauf beschließen, eine Summe, wie eben schon vorgeschlagen, wo man sagt, man kann 500, 800 Euro zur Verfügung stellen. Wir haben einen Zugang für die zukünftige ÖA-Abteilung und können 7 Monate machen. Ich habe nur eine Bitte an die Baden-Württemberger, weil ich das alte System ja auch kenne. A, was würde das Ganze kosten, wenn wir das ein ganzes Jahr haben? Ja, kann man dieses neue Angebot machen, sodass wir einfach sagen, professionelle, gut ausgearbeitete Pressemitteilungen können bundesweit über dieses System verschickt werden. Und dann kann man das im Schatzmeisterclub nach der Bundesvorstandswahl mal als Fixkostenbeitrag machen, wo jeder Landesverband fest seine Summen entsprechend auch berechnet kriegt. Okay, danke Frank für die Wortmeldung und für den Vorschlag. Könnt ihr dazu noch was sagen? Ich kann jetzt nicht sagen, was es in einem Jahresvertrag kostet. Das Angebot war so ausgehandelt, dass es das dann quasi immer die Anführungszeichen Angebot immer bis zum Ende der Wahl und kurz nach der Wahl, was es jahresmäßig dann kostet, habe ich jetzt momentan keinen blassen Schimmer. Es gibt aber von unserem Landesvorstand auch den Parallelantrag, also der ging zum Beispiel an den Schatzmeisterclub, dieses Thema aufzunehmen für quasi fortlaufend nach der Europawahl mit einem entsprechend neuen Angebot. Okay, danke. Damit ihr Bescheid wisst, wir haben ja auch noch nach der Europawahl 4 Landtagswahlen und deswegen fände ich es das blöd, dass es genau an dem Tag endet und danach die in Landtagswahlkampf gehen, das System nicht mehr nutzen können, weil nur die Finanzierung für 7 Monate gesichert ist. Natürlich. Aber das ist ja dann der Vorteil, wenn sich andere noch, wenn der Bundesvorstand dann sagt, wir finden das gut oder wir finden das doof, dann kann er nach der oder kurz vor der Europawahl natürlich einen neuen Vertrag aushandeln, der dann weitergeht. So sind wir zumindest mal erstmal nicht gebunden, damit wir uns nicht ewig auf 2 Jahre oder so festlegen, dieses Tool zu nutzen. Das finde ich auch einen guten Ansatz. Dann bedanke ich mich an der Stelle, dass ihr hier wart und dass das auch nochmal vorgestellt habt und auch Fragen beantwortet habt. Ich hänge mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster und werde mich bemühen, dass wir bis in den nächsten Tagen eine Rückmeldung dazu bekommt von uns. Vielen Dank. Dankeschön. Okay, und wenn ich das dann richtig sehe, sind wir damit am Ende? Wir sind nicht am Ende. Dann übersetzt mir, was da steht bei 261, 688 und 298, 208. Was ist von mir? Eine kleine Bemerkung vorab noch. In dem Protokoll landet alles, was in Sitzungskommissionen ist. Ob es Anträge sind, die ihr hier reinschiebt oder auch, wenn ihr zu Sonstiges was habt. Wir sind ja davon ausgegangen, dass wir in diesen Pads gar nicht mehr arbeiten ab dem 1. November. Jetzt sieht es so aus, als wenn wir noch etwas länger darin arbeiten. Dann wäre es gut, wenn ihr euch alle mal in dieser Pad-Gruppe anmeldet. Dann könnt ihr eure Themen als Landesvorstand da auch eintragen. Und jetzt die Zahl 52. Das sind auch noch 2 Tickets, die in der, ich sag mal, Sitzungskommission hängen, weil es ein seit der P-Shop sich umgestellt hat und seine Berechtigung geändert hat, ein Problem mit VKV-Anträgen gibt. Das hatte sich eigentlich der Michel irgendwie auf die Fahne geschrieben und ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ob er das jetzt so weitergegeben hat. Da sollte es so schnell wie möglich irgendwie eine Lösung geben. Das Problem mit den VKV-Anträgen ist, dass die keinen eigenen Zugang mehr haben, was bedeuten würde, dass A, sie nicht die entsprechenden Preise sehen, die eine Gliederung sehen sollte, denn die öffentlichen Preise sind ein bisschen anders, B, nicht alle Produkte sehen, die sie als Gliederung bestellen können und C, eigentlich der Landesvorstand für die VKVs bestellen müsste beim P-Shop. Und deshalb hängen da immer noch 2 Anträge. Der eine hat sich wahrscheinlich mehr oder weniger erledigt, weil die über die offizielle Variante bestellt haben, aber der andere ist halt soweit nicht bearbeitet oder konnte nicht bearbeitet werden, weil das Problem noch nicht gelöst ist. Nur zur Erinnerung. Okay, super spannend. Ich habe das dann zum ersten Mal und Gott sei Dank gibt es eine Wortmeldung von Helder, der dafür etwas zu sagen kann. Ja, ich habe auch zur Erklärung das Ticket vom VKV Recklinghausen, habe ich das mal drin gelassen. Ja, im Grunde hat sich das fast erledigt. Ich glaube, bis auf die Erstattung der Kosten ist, glaube ich, noch nicht erfolgt. Aber da weiß der Yoshi besser Bescheid als ich jetzt gerade. Aber das klärt leider nicht das Problem, was wir da haben. Und zwar ist das tatsächlich, geht es wirklich darum, dass VKVs keine Möglichkeit haben, im neuen Zentraleinkauf des P-Shops einkaufen zu können. Und dieses Problem hatten wir tatsächlich vorher und das wollte tatsächlich auch noch im Shell-Bericht geklärt haben. Ich wusste jetzt auch nicht, ob das jetzt bei der Übergabe mit übergegangen ist, ob da irgendwas, da jetzt was an dich, Frank, jetzt direkt gegangen ist. Oder ob das jetzt doch noch offen bleibt und wir jetzt da uns eine eigene neue Lösung jetzt da ausdenken müssen. Jedenfalls müssen wir definitiv eine Lösung dafür finden, wie das funktionieren kann, dass ein VKV ohne uns als Landesvorstand auf den Keks gehen zu müssen, da Werbematerial bestellen kann, um halt tatsächlich auch Wahlkampf vor Ort durchführen zu können. Denn aktuell, also nach aktuellem Stand ist das ja so, dass jeder VKV quasi uns nicht nur einen Finanzantrag schickt, wo wir im Grunde nur noch abnicken müssen und dann einfach ein Budget freigeben, sondern wir müssen quasi jetzt auch bestellen. Und das können wir, vermute ich jetzt mal, aber das können wir einfach nicht leisten, dass wirklich jeder VKV jetzt an uns rantreten muss. Da war die Idee gewesen von Michel, da an den P-Shop ranzutreten, dass es irgendwie möglich sein soll, dass VKVs in Höhe eines vielleicht dann über einen Finanzantrag gestellten Budget dann sozusagen per Guthabenbasis dort bestellen können. Das heißt, dass sie dann doch wieder einen Zugang bekommen können. Was aber dann die Schwierigkeit wieder hat, dass wir als Landesverband natürlich dann da der Rechnungsträger sind. Also es ist, sind viele, viele schlimme, verschiedene Sachen da drin und da muss es da bald eine Regelung für geben. Okay, ich denke mal, ehe ich dich jetzt rannehme, Frank, habe ich gesehen. Das muss aber eigentlich relativ einfach zu regeln sein. Weil, was gerade gesagt, Finanzantrag muss ja gestellt werden vom VKV. Das heißt, wir brauchen dann praktisch nur eine Stelle, die nach dem beschlossenen Finanzantrag, nach dem abgestimmten Finanzantrag, die Bestellung realisiert, umsetzt. Das ist in Anführungsstrichen alles. Und ich meine, ich habe irgendwelche Passwort oder Zugänge irgendwann mal gesehen vor ein paar, keine Ahnung was, Wochen und da ich eigentlich in einem VKV bin, würde ich mal vermuten, dass es damit zusammenhängt. Ich weiß es nicht. Aber anyway, also das muss man mit dem Finanzantrag irgendwie verknüpfen und vielleicht kann man eine Möglichkeit schaffen, dass dann die Büropiraten das machen oder irgendwie sowas. Und dass es so viel werden wird, glaube ich nicht, aber anyway, ISF, du hast dich gemeldet und dann Helga. Ja, also ich kenne ja das alte Thema auch. So, das, was ich aber euch auch als neuen Vorstand sagen kann, seitdem es den neuen Login-Bereich gibt, Einkauf.Piratenpartei. Das heißt, das sind ja die Gliederungszugänge. So, das Einzige, was gemacht werden müsste, wäre bei den virtuellen Kreisverbänden eine Liste fertig machen, wo man sagt, die virtuellen Kreisverbände können ihre Lieferanschrift ändern. Die Rechnungsanschrift wird zentral an eine E-Mail ins Ticketsystem gepackt. Und dann in Anführungsstrichen bezahlt über die drei Funktionen, die ja im Shop-System hinterlegt sind. Das bedeutet, ich weiß nicht, ob der Bernd eine Kreditkarte hat, eine Lastschrifteinzug oder sonst was, was dann zentral immer über das VKV-Budget abgerechnet werden kann. Weil die Zahlen, wie viel Geld da ist, ist ja bekannt. Und dann kann jeder mit dem neuen Login müsst ihr entscheiden, wer kriegt das? Das würde ich an den Büropiraten weitergeben. Dann kann dieser Einkauf auch zentralisiert laufen und die Rechnungen gehen in die eine Seite zwecks Bezahlung und die Lieferanschrift ist halt eine zweite. So, und dieses System gibt es jetzt seit mit Anfang August diesen Jahres, seitdem dieser Shop umgestellt worden ist. Allerdings ist der Gordon nicht dazu bereit, für 20 oder 30 VKVs jetzt die ganzen Daten zu erfassen. Ja, wo du überall drin steckst, Frank, immer wieder spannend. Jetzt Helder. Ich habe schon fast vergessen, worum es jetzt gerade ging. Ich wollte nur sagen, also die Historie war ja eben gewesen, dass die Umstellung des P-Shops ja kam, wie Frank dann gerade schon sagte. Da haben jetzt alle Gliederungen, also in Gordons Sicht, alle Gliederungen dann einen Zugang erhalten. Dementsprechend auch der VKV Mettmann zum Beispiel. Der hat dann auch einen Gliederungszugang bekommen. Das ist aber dann innerhalb kürzester Zeit vom Michel zurückgepfiffen worden, weil einfach der VKV Mettmann eben keine Gliederung ist. Also er weiß jetzt Bescheid, der KV Düsseldorf, oh Maja, das gibt Ärger. Der KV Düsseldorf hat ja so einen Zugang, weiß auch, wie das funktioniert. Ich persönlich als VKV Recklinghausen weiß auch nicht, wie das ist. Und ich habe auch nicht den Zugang des LV NRW. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie es jetzt hinter der Zugangskontrolle von Einkauf.piratenshop, P-Shop, Blasulz. nrw.com, keine Ahnung was, wie es dahinter aussieht. Wie es da weitergeht, weiß ich jetzt auch nicht so ganz. Also, okay, vielleicht können wir tatsächlich, wir sind ja 7, 8 Leute im Vorstand, vielleicht können sich jetzt 2 finden, inklusive Schatzmeister, würde ich sagen, weil da gibt es ja auch Abrechnungssachen zu machen und Rechnungsstellung und so weiter, die sich jetzt hier den Hut aufziehen und überlegen, wie man das machen kann, wie man das irgendwie umsetzen kann. Also so viele Möglichkeiten gibt es ja da nicht. Wie war das mit den Freiwilligen? Ich schlage euch vor, das auch auf die Tagesordnung 26.01. zu nehmen. So, und bis dahin können wir über den Bundesparteitag, da ist ja Gordon da. So, und ja, ich gebe dem Helder recht, Michel hat es damals zurückgepfiffen, nachdem plötzlich die ersten Rechnungen eingegangen sind und die Leute einfach bestellt haben. Aber Entschuldigung, wenn ich da jetzt, ich möchte aber dann, dass wenn Gordon auf dem Bundesparteitag ist, was anzunehmen ist, dass sich da 2 von uns, bitte inklusive Schatzmeister, wenn das irgendwie möglich ist, mit Gordon unterhalten, wie wir hier für NRW, für unsere VKV eine Lösung finden. Vor dem BPT tue ich den Abfang und schreibe ihn an oder telefoniere, wo das Problem ist, wie er damals mit Michel verblieben ist. Können wir so ein Protokoll, ich kläre das bis in 2 Wochen, habe ich mit Ihnen telefoniert oder kommuniziert. Okay, und dann such bitte den Kontakt zu Bernd, dass da wirklich was rauskommt, was wir dann hier umsetzen können, was ja, auch der Zustimmung des Schatzmeisters findet. Ich mache da erstmal eine Bestandsaufnahme, wie denn da ja mit Michel verblieben ist. Und dann können wir gucken, wie wir das umsetzen, ja. Okay, danke dafür. Und jetzt hat ein Geist noch das Thema Unterstützungsunterschriften reingesetzt. Das ist tatsächlich etwas, worüber wir noch kurz sprechen wollten. Da gibt es von Landesverbänden oder einem Landesverband gerade eine Aktion, dass die Mitglieder angeschrieben werden. Das hatte ich auch hier angeregt, weil es ist ja so, dass noch auf jeden Fall noch einige fehlen. Wahrscheinlich sind es um die 1000, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Und wir haben hier in NRW unsere Mitglieder diesbezüglich nicht angeschrieben bisher. Klar ist das immer ein Riesenaufwand, sowas zu machen. Ich hörte jetzt auch schon, das ist auch schon mal gemacht worden zur Bundestagswahl. War das jetzt die letzte, 2017? War das 2017? Gut, das kann jetzt hier keiner vom Vorstand sagen. Ja, also Bereitschaft, unsere Mitglieder anzuschreiben, abgesehen von den Kosten, war irgendwie hier nicht so groß, weil es hieß, das bringt nichts. Kann man das mehr unterfüttern? Vaku? Nein, unterfüttern kann ich das jetzt gar nicht. Ich wollte jetzt nur auf 2 Sachen hinweisen oder beziehungsweise eine Frage. Erstmal, wie viele Unbestätigte mittlerweile in der LGS sind. Vor dem LPT waren das laut Martins Aussage ca. 150, die er erstmal gesammelt hat. Also aus NRW, was nicht NRW war, hat er sowieso immer direkt an die Bundesgeschäftsstelle weitergeschickt. Aber ich meine, dass wir auf dem LPT hatten wir ja auch gesagt, da lasst uns mal irgendwie schauen, dass wir tauschen und so weiter. Ich glaube, da ist auch einiges über die Akkreditierung in der LGS gelandet, was an unbestätigten Unterschriften zum LPT mitgebracht wurde. Ist man da auf dem neuesten Stand? Wer kümmert sich? Hat Martin da irgendwie eine Anweisung? Wäre jetzt die nächste Frage. Und heute gab es eine E-Mail, dass zum BPT, also eine Aufforderung zum BPT, alles mitzubringen, was unbestätigt ist. Und die Bundesgeschäftsstelle würde sich dann da schon irgendwie drum kümmern. Das nur so als Info. Das ist sicher sehr sinnvoll bei einem BPT, weil da hoffen wir mal ja, dass aus jedem Bundesland Menschen da sind. Und da kann man dann austauschen und jedenfalls mit zurücknehmen, zu bestätigen lassen. Und man hat einen besseren Überblick. Ich weiß nur von dieser Zahl 3.300, die da sind. Davon 2/3 hieß es eben bestätigt. Und das trifft auch die Info zu, die ich aus Schleswig-Holstein habe, dass irgendwie 2.000 bestätigt im Moment vorliegen, gemessen, registriert und so weiter. Jetzt gibt es Wortmeldungen von Helder und Bali in der Reihenfolge. Entschuldigung, ja. Habe ich Eiselb übersehen, aber ich denke mal, dann vielleicht danach. Ja, okay. Also ich habe zwei Dinge. Einer ist, Martin hat eine Anweisung von mir erhalten. Ich weiß nur nicht, inwieweit er sie befolgt, weil das kriege ich auch nicht, zumindest jetzt nicht kontrolliert und nicht nachgesehen. Da wollte ich auch noch mich mit ihm direkt mal kurz schließen, was auch noch ein paar Probleme gibt. Und zwar hat er tatsächlich die Anweisung bekommen, einfach die Bestätigten direkt an die Bundesgeschäftsstelle zu schicken, sowieso. Macht er auch zum Glück, so wie es sich dann anhört, und die Unbestätigten einfach nur zu sammeln. Weil ich das Ganze dann auch noch eine Lösung für finden wollte und beziehungsweise auch selber noch den Zugang zur LGS ja noch habe. Nur ich habe beim letzten Mal, wo ich da war und das tolle Briefkastenschloss da und Internet gefixt habe, da nichts gefunden, was mich da weitergebracht hätte. Daher wollte ich da auch sowieso schon mal nachhaken, wie es da aussieht. Das Zweite ist, ich bitte immer noch zu bedenken, das vergessen mich immer wieder viele, es ist eine Europawahl, das heißt, es sind also auch EU-Ausländer berechtigt, dort zu unterschreiben und auch mitzuwählen. Da bitte auch noch mit bedenken, dass man für, wenn ein EU-Ausländer, also ein nicht deutscher EU-Bürger da eine Unterstützung-Unterschrift mit abgeben will, bitte die einzelstaatliche Erklärung noch bitte mit dazu unterschreiben lassen. Das ist bitte sehr, sehr wichtig. Ansonsten wäre es das Wort. Okay, danke. Kurze Anmerkung dazu, weil die Zeit ja dann auch ein bisschen drängt. Das lasse ich jetzt. Entschuldigung. Bali, bitte. Nee, mach doch. Kein Problem. Ich habe heute extra mit Manuela gesprochen. Eigentlich ist jemand anders zuständig, aber egal, 3.390 insgesamt. Das, was wir nicht gemacht haben aus NRW, ist, dass wir uns auch auf der Wiki-Seite verewigen, wie viel Unterschriften wir haben, weil da steht nur Bund und Bavü mit 520 oder so. Also die Transparenz fehlt da ein wenig und ich weiß nicht, was in anderen Landesverbänden noch alles da ist an Unterschriften. Also ich vermute mal, dass wir mit 3.390 und davon 2/3 bestätigt schon ganz gut liegen, aber wir müssen noch mal Gas geben. So, meine. Ne? Okay, Bernd, kannst du noch auf Frank warten oder? Nee, ist nur ganz kurz. Ich wüsste gerne, wie viele Unterschriften eigentlich Patrick Breyer und Gilles Bordelais schon gesammelt hätten haben. Kann ich dir nicht sagen. Vielleicht fragst du die beiden. Ich weiß, dass Gilles ein paar Mal in Köln unterwegs war und kann dir nicht sagen, wo Patrick unterwegs ist. Ich glaube, Sami hat genug gesammelt und die ist auch gerade im Sprechenraum. Sami hat dich nicht angesprochen. Ja, Moment. Das ist aber klar, dass du, wenn du jetzt mit so einer Frage kommst, wir sprechen ja in der Europagruppe auch darüber und vielleicht hat Sami diese Info, aber jetzt vielleicht wegen der Reihenfolge. Ich glaube, Frank, Sami, Marco. Dann gehe ich wieder. Wenn es direkt dazu geht. Ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, über Patrick weiß ich nichts. Von Jill weiß ich, dass er sehr fleißig war und sehr eifrig gesammelt hat. Danke. Aber die Anzahl weiß ich auch nicht. Und meine kann ich euch auch nicht sagen. Ich weiß meine, aber die spielen jetzt hier keine Rolle. Aber du kannst ja mal sagen, wie viel du gesammelt hast. Leute, bitte. Das ist jetzt wir verstehen das richtig. Okay, also Eiselb und dann Marco. Ja, und deswegen wieder, um zum Produktivbetrieb zu kommen, weil das, was Gabriele ja geschrieben hat, dass sie es langsam nicht mehr versteht, dass wir unbestätigte Unterstützerunterschriften nach Berlin schicken. Ich habe eine konkrete Frage, und das war ja schon auf dem Landesparteitag so: A, alle Großstädte, die in der Umgebung sind, können bis zum Bundesparteitag alle unbestätigten Unterschriften zu ihrem Wahlamt bringen. Und Gabriele hat ja darum gebeten, so viel wie möglich bestätigte Unterschriften mitzubringen und nicht unbestätigte, sondern die werden nur wieder getauscht. Deswegen nochmal eine Frage: Wie bekommen wir die unbestätigten Wahlunterschriften in die Großstädte oder wie auch immer? Gibt es da ein System wie bei der Bundestagswahl, da wurden die im 10er-Paket verschickt, so damit Leute vor Ort zu ihrem Wahlamt gehen können bis zum 18.11., das ein abgeben, bestätigen lassen, um dann der Gabriele auf dem Bundesparteitag bestätigte Unterschriften zu geben. Und danach kann man entscheiden, wenn dann die Originalzahl auf dem Bundesparteitag verkündet wird, muss noch eine Aktion gefahren werden oder eben nicht. Okay, also ich denke, grundsätzlich können wir natürlich hier auch in der Vorstandssitzung die Organisation für die Unterstützungsunterschriften unterstützen. An sich bin ich bisher davon ausgegangen, dass es da eine andere Gruppe gibt, die das auch organisiert und macht. Und ich wüsste jetzt nicht, du kannst auch gerne, Frank, einen Brief rumschreiben, eine Mail rumschreiben, die Infoliste zum Beispiel NRW würde sich da anbieten mit so einem Aufruf. Ich habe bis jetzt noch nicht gesehen, dass das hier unser Job ist. Frank, Helder hat eben selbst gesagt, er hat einen Auftrag an Martin gegeben, dass nur Bestätigte nach Berlin gehen müssen. Würde bedeuten, wenn jemand klau ist, der füllt die Dinge aus und schickt die unbestätigt, obwohl er eigentlich nur zu seinem Wahlamt hätte gehen müssen, nach Düsseldorf. Die Frage ist, es muss kurzfristig geklärt werden, welche sind da jetzt da? Welche Großstädte sind das? Schaffen wir es noch, die zum Wahlamt zu bringen? Wenn ja, wohin? Um dann am 18.11. so und so viele bestätigte Unterschriften auf dem Bundesparteitag zu nehmen, genauso ein System zu haben, wer sich bereit erklärt, unbestätigte Unterschriften mitzunehmen. Und das ist dann eure Aufgabe, nicht meine. Ja, die auf dem Bundesparteitag die Unbestätigten mitnehmen, die zum Wahlamt bringen, wieder abholen und dann zentral nach Berlin schicken. Danke, Frank. Ich glaube, dass, ich weiß jetzt nicht, die wievielte Wahl das ist, wo ich selber auch Unterschriften gesammelt habe und auch mich um Bestätigungen gekümmert habe und wo ich nur Bestätigte weggeschickt habe. Und ich gehe jetzt mal ganz blöd davon aus, ich bin jetzt seit 3 Wochen, glaube ich, 4 Wochen, keine Ahnung, hier Bundesvorstand, dass eben vor diesem LPT auch schon eine Organisation stattgefunden hat. Und das habe ich von Helder so wahrgenommen, dass hier auch schon was in der Geschäftsstelle liegt und dass ein Martin sich auch darum kümmert. Deswegen, ich glaube einfach an die Professionalität unserer Leute hier, die jetzt hier sind, dass da was passiert. Und bitte dich, Frank, dann, wenn du was unterstützen möchtest, das direkt mit Helder und mit Martin zu besprechen. Barco. Also ich sehe die Aufgabe, das zu koordinieren, sehr wohl im Landesvorstand. Das Problem, was Martin hat, ist, dass er unserem Landesverband nicht angehört, er ist Pirat, aber nicht in unserem Landesverband, er ist hier in keinster Weise vernetzt. Er kann jetzt nicht mal eben irgendwie zum Beispiel Leute ansprechen, so wie Frank das, glaube ich, gerade meinte, hey, ich kenne da jemanden in Dortmund, Düsseldorf, Köln, Bonn, der vielleicht mal zum Amt gehen kann und diese 5 bis 7, die ich hier in der Landesgeschäftsstelle habe, die schicke ich ihm zu und dann macht er das. Ich habe das letztes Jahr zur Landtagswahl gemacht. Landtagswahl? Ja. Nee, Bundeswahl. Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Zu irgendeiner komischen Wahl gemacht. Es war verdammt viel Arbeit und man muss auch vernetzt sein, weil sonst hilft es überhaupt nichts. Also ihr könnt es nicht dem Martin überlassen. Ihr müsst da irgendeine Lösung finden und ihr müsst vielleicht auch nochmal kommunizieren. Wer weiß, wie viele Unterschriften irgendwo schon bestätigt bei fleißigen Sammlern. Ich nenne mal jetzt aus meiner Erinnerung Wuppertal und Bonn liegen, wo man einfach mal nachfragen könnte, wie viel habt ihr denn und wann schickt ihr die ab? Weil die schicken das bestimmt nicht jede Woche, sondern die schicken das einmal im großen Paket. Also ihr müsst da schon, denke ich, als Landesvorstand mal eine Bestandsaufnahme machen und ihr müsst kommunizieren, wie man mit den Dingen verfahren soll. Sonst wird das nichts. Ja, okay, Vako, danke für den Hinweis. Ich habe das eben so verstanden von Helder, dass er da schon auch aktiv war und er ist ja auch vor meiner Zeit schon da gewesen. Ich hoffe natürlich, dass das gemacht wird, auch so wie du sagst. Und ich hoffe auch, dass Martin sich meldet und sagt und fragt letztlich, wer denn in Bonn oder in Köln oder in Dortmund oder in Münster oder sowas da Dinge tun kann und die Sachen nicht einfach liegen lässt. Also das würde ich jetzt mal einfach erwarten und hoffe nicht, dass ich mich da vertue. Vielleicht mal kurz von mir. Ich habe ihm tatsächlich die Anweisung gegeben, der soll ja wirklich nichts anderes machen als sammeln. Das wollte ich machen. Nur ich habe halt vom LPT, als ich einmal kurz in der LGS drin war, eben nicht ich habe zumindest nicht diesen Stapel unbestätigte Unterstützerunterschriften gefunden, den ich eigentlich da erwartet habe. Aber ich glaube, ich habe immer noch nicht konkret gesagt, dass ich diesen Stapel auch haben möchte. Kann auch da mein Fehler gewesen sein. Nur ich brauche dafür einmal auch den Kontakt zu Martin, weswegen ich da noch in verschiedene Formen anfrage. Aber das war tatsächlich die Idee gewesen, da wirklich einen Stapel zu haben, den ich beim LPT dann schon wirklich mitgenommen hätte und dann direkt auch an die jeweiligen Kreise dann auch verteilt hätte, die dann eben das vor Ort dann sie da beglaubigen lassen können. Hätte, da war das. Okay. Aber ich will dir jetzt nicht ins Dings fallen. Okay. Also Freitagabend vor dem BPT sind die ganzen Dinger da und wir verteilen das in die Regierungsbezirke dementsprechend. So, ich würde gerne, da wir gerade schon beim Sonstigen sind, jetzt zum Ende kommen, würde gerne noch eine Viertelstunde nicht öffentlich mit euch sprechen. Und wenn jetzt niemand schreit und noch ganz Dringendes hat, an dieser Stelle die Sitzung die schließen wollen. Da meldet sich niemand, dann wäre jetzt um 22.59 Uhr die Nummer der Sitzung, die habe ich jetzt nicht im Kopf, also die heutige Sitzung des Landesvorstands NRW. Beendet. Dankeschön, dass ihr da wart. Danke, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Beteiligung vielleicht beim nächsten Mal. Ich versuche, nächstes Mal sollten wir auf jeden Fall wieder auch politische Themen haben. Habe ich heute versucht, hat jetzt leider nicht mehr geklappt. Danke. Danke für die Sitzungsleitung. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.